Können Sie auch recht machen. Jetzt, weil ne, in zwei Minuten ist das so, weil habe ich ja nicht Strom richtig dran. Ja. Sehe ich das eigentlich mal irgendwo, ob der jetzt unter Strom gesetzt ist? Nö. Finger nass machen und anfassen. Ja, kannst du aber machen, ja. USB-Strom. Achso, das ist ja auch gesperrt. Mein Gott. Das wird wohl mit Strom sein, sonst müsste er die Batterie irgendwann mal annabeln. Aha, was ist das? Achso. Achso, das ist nur, hä? Nur in eine Richtung gesperrt, ist ja auch geil. Könnte ich ja eigentlich zurück. Ach ne, was ist das denn da? Ich sagte doch, nimm Google Maps, das zeigt dir das richtig. Ja, ist schon okay, aber. Ach, ich muss ja hier nochmal das Webtelefon von 1000 Mikes schon mal vorbereiten. Runter kommt er halt immer. Markierter Standort. Oh, wieso geht denn das jetzt wieder nicht auf hier? So, jetzt haben wir. Ja, Oktober müssen wir dann auch noch mal gucken, was wir da machen, Schönes. Ja, also, mal überlegen. Nee, wir machen das so, wie wir es. Wir haben ja zwei Dinge zur Auswahl. Ja, eigentlich drei. Müssen sich erstmal melden da. Ja. So, wie lange haben wir? 59. Nee, wir wollen auch nicht zu früh, ne? Zu früh kommen ja genug. Chat ist bisher überschaubar, das stimmt. Heute ist ja wenig bis jetzt. Zu früh kommen ja genug. Also wir haben heute schon zwei Themen. Alpha Interceptor, wer ist denn J682 und Stellinger? Ja. J682 ist aber auch ein eigenwilliger Name. So. 19 Uhr, ja, jetzt starte ich hier mal alles. Fangen wir mal mit 1000 Mikes. Da muss ich jetzt wieder auf alles zulassen und bla und die Sterntaste, genau. Ich hoffe, 1000 Mikes hört uns jetzt. Das ist hier nämlich so geil in der App, weißt du, ich kann hier noch nicht mal, klar kann ich hier die Größe skalieren, aber ich kann das links nicht wegschieben. Ah, du stell dich mal nicht so an da. So, jetzt sind wir online. Ne? Ich glaube, wir haben alles an, 1000 Mikes und MixLR und ich hoffe, alle hören uns jetzt. Also und wir sind laut genug und ich weiß nicht, was alles noch. Und der Chat ist immerhin schon in kleiner Anzahl da mit Heil vor Interceptor J-682 Stellinger und Zakir. Und der Heil vorhört sogar was. Und wer Interceptor sind's? Auch, dann ist alles super. Ja, das reicht. Wer sind sie heute? Ja, guck mal, die Schlemmercacher gucken auch noch rein. Mensch, ich denke, ihr seid heute bei irgendeiner Illuminati-Party. Nee, da wird irgendwas wird angestrahlt in Stuttgart, habe ich heute gehört. Habe ich heute auf Twitter so am Rande gelesen. Stuttgart, ja. Aber guck mal, jetzt kommen sie alle hier. Kleider, ja. So einer nach dem anderen. Dachten immer, die kommen jetzt immer später. Guck mal, Marple, Lightning Angel. Die kommen immer später, weil die denken, wir haben immer die Technikprobleme. Die Jungs fangen ja sowieso nicht an. Die haben schon Jahre nicht mehr. Ach nö, denk also, mal ans letzte Mal. Da hatten wir doch keine Technikprobleme. Naja, irgendwie hatten wir irgendwie zwischenzeitlich mal keine Lautstärke. Naja, das waren die draußen am Netz. Wir waren da die ganze Zeit. Ja. Nee, das sind die Hörer waren nicht bei, so. Bei Schlammercatcher lege ich immer, da lese ich immer Schlammcatcher. Schlammcatcher. Ja, mal sehen, ob es die gibt. Mit dem Namen müssen sie eigentlich da mitlaufen. Ach, für Südtirol. Guck mal, die Schlammercatcher fahren schon wieder mal ins Ausland. Die hängen auch mehr im Ausland als zu Hause rum. Jetzt haben sie Deutschland alle Landkreise weg, weißt du, jetzt kommen die ganzen Auslandslandkreise vermutlich. Das sind auch so, das sind so heimliche Statistiker. Naja, also ganz ehrlich, was ich am Dienstag am Baustellen in Stuttgart erlebt habe, da würde ich aber auch nach Südtirol fahren. Scheiße, du warst in Stuttgart und hast mir nichts von Stolz mitgebracht. Oh Mann, ey. Also ich war froh, dass ich wieder rauskam. Ich war dummerweise mit dem Auto da. Ich habe ja noch meine Weltreise hier hinter mir gehabt und ich habe so schön gecached und habe schon so richtig wieder so eine Hassliebe auf Caches. Cached habe ich auch wieder. Komm, lass uns mal anfangen mit der letzten Folge. Wie immer, also unsere Postcard, das liegt mir am Herzen. Das ist ja echt Rekord, was da im Moment einläuft. Man merkt, dass Urlaubszeit ist. Wir machen es trotzdem kurz, aber alle. Postkarte von Dr. Ringding und die drei von Rügen haben wir die bekommen. Inklusive Cash-Tipps. Ja. Wobei, das guckte mir so ein, zwei an, ja, Mysteries. Ja, dann Ja, aber wann haben wir schon klar Koordinaten? Hättest du die auch schenken können. Also, wenn ihr sowas schickt, gleich die Koordinaten ja, drauf. Entweder mit Koordinaten oder gar nicht. Also, das nützt mir so nix. Ich habe schon gedacht, gleich zu Heike gesagt, Mensch, hier sind Tipps für Rügen drauf. Kann ich gleich mal gucken? Guck nach. Mystery. Ja, alles klar. Karte an der Wand. Gut. Du hast ja gefragt, ne? Irgendwie, mir fehlt jetzt zu Rügen jetzt auch nichts irgendwie, was so hängen geblieben ist ein. Ich war da auch schon mal. Nee, war auch, also das war auch mehr so. Nee, zu Rügen hatte ich auch gar nicht gefragt, zu Malle nur ein bisschen. Auch nur hast du auch zu Rügen gefragt? Nö, meistens sind die Tipps sowieso ja nicht das, was ich suche. Also von daher. So höre ich dir zu. Du fragst nach Malle, ich gebe dir Tipps ja. Für Rügen. Alles gut. Nee, auch für Rügen, da kommen dann so die Tipps, weißt du, für die ganzen Lost Places und ich will im Urlaub machen und nicht T5er lösen. Dann sehe ich von der ganzen Insel nichts, weil ich die ganze Zeit in diesem komischen Riesengebäude rumhänge. Nee, also das ist nicht mein. Ich habe gerade so das Bild von mir. Schön mit Badeschlappen und Schwimmhose rein in den Lost Place. Ja, genau. Nee. So, dann haben wir eine Postkarte von Graf Zahl und Tudor 99 bekommen. Ja, die war schön. Ja, haben sich sogar nochmal bedankt für die Werbung für ihre Rettungskreuzer-Coin. Da sind wohl tatsächlich ein paar bestellt worden nach dem Podcast. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. War eine also schöne, zwei. Schöne Überraschung. Ja, wir beide haben da auch ja. Nee, war eine schöne Überraschung, dass das auch mal was bringt. Weil sonst kriegt man es ja nicht mit. Man macht das zwar, aber man weiß ja nie, hat das irgendeinen Effekt. Ich weiß, kann das überhaupt nie einschätzen, ehrlich. Ich fand den letzten Satz so schön. Wenn ihr mal Papa war da, dann meldet euch. Ja. Ja, also hätte ich schon Bock drauf. Naja, mal gucken. Auf so einem Rettungskreuzer? Ja, ich will ja jetzt nicht bei starker Seeströmung da lang fahren. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob man da so viel sieht. Das ist ja auch so ein geschlossenes Metall, so ein geschlossener Metallkäfig, weil die Dinger noch so richtig. Ja, ich glaube nicht, dass er da mit dem Ding rausfährt. Nicht? Das wäre das Mindeste, hätte ich erwartet. Also dann brauchst du eine Tüte. Was ich da immer so gesehen habe, war das so ein richtig schön so. Nee, da habe ich scheiß Glück. Ich bin echt seefest. Also ich war wirklich schon, wir sind schon mit so einem Butterschiff mal umgedreht, weil der nicht mehr, sagte, es geht nicht mehr. Und unten waren alle am Göbeln und wir saßen in der Bar und haben uns mit Sinken geschotten. Nee, also da habe ich kein Problem mehr. So, dann kam eine Postkarte von Himberger aus dem Ösiland. Der hat sich eine coole Ecke da ausgesucht. Die Koordinaten zeigten auf eine Burgruine mit Flussblick. Sah echt schick aus. Österreich ist schön. Kann ich nur jedem empfehlen. Weiterhin da. Ja. Dann kam Tebu aus Warschau. Warschau ist nicht ganz, ist auch eigentlich, naja, egal. Erstmal weiß ich nicht, ich war noch nicht da. Da will ich auch mal irgendwann hin. Der hat aber geile Koordinaten. Ich gehe dann ja mal auf Google Earth und guck mir das an. Und du fährst genau auf so ein, ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, irgendwas Museums oder so ähnlich. Hab nachher nochmal nachgeguckt. Und dann ist da Google Earth integriert mit Google Street View. Das heißt, du klickst so um und guckst dann auf das Gebäude und kannst sozusagen auch ranfahren. Also geil. Ja, war das nicht dieser hohe Turm, der so aussah? Ja, na, ja, genau. Ja. Also zu Warschau kannst du dir Folgendes sagen. Der Flughafen ist bombastisch geil, liegt halt nur ein bisschen außerhalb. Ja. Die Leute sind total nett. Die Stadt selber, ja, ist so eine Mischung, wie soll ich sagen, in Leipzig so 95. Also so eine Mischung aus alt und neu, aber noch viel mehr alt. Cool. Da kannst du, ich sag mal noch 5 Jahre und ich schätze richtig gut. Verkehrstechnisch Katastrophe. Taxi, ja, ne? Klar. Fahren wir jetzt im Moment hier auf A1, A7, also. Danke. Können wir echt mithalten bei den Verkehrs. Also ich habe übrigens eine Stunde 40 gebraucht, um heute hier pünktlich da zu sein. Sonst brauche ich eine halbe Stunde. Aber ich will die Koordinaten nochmal einmal sagen. Wer nachgucken will, N52 13 29 und E21 00 439. Also es lohnt sich das echt mal auf Google Earth anzugucken. Das ist schon ein geiler Anblick da. Und da kann man so richtig schön reinzoomen. Ah, herrlich. Dann kam Postkarte von Tintenklecks. Ja. Das neue GC-Motto. Landkarten sind für Muschis. Fand ich richtig geil. Fand ich richtig gut. Hast du dir die Briefmarke angeguckt? Die fand ich noch viel geiler. Die fiel Heike auch sofort auf. Nee, ich habe mir tatsächlich nur den Spruch, habe ich hier auch gleich auf Twitter geschrieben. Ich muss mal gucken. Ach, herrlich, die Briefmarke war der Knaller. Und Obelix mit Wildschwein. Oder alle haben das natürlich nicht verstanden, ne? Das war ja so ein Insider zwischen uns dreien dann. Da steht, Landkarten sind für Muschis drauf. Ja, ach nee, dann will ich sie nicht abmachen. Ich habe sie festgetackert schon an der Wand. Auf der Rückseite ist so ein kleiner Obelix-Zeichentrickfigur mit Wildschwein auf dem Kopf. Der läuft da rum, das ist echt geil. Also die Briefmarke war auch richtig süß. Genau, ja. Da ist nämlich dieses Warschau-Ding. Da war ich, da ist unten, ich glaube, ein Kaffee drin. Das war ganz nett. Ich glaube gar nicht mal, dass das ein Hotel ist. Nee, das war ein Museum. Ich habe nachgeguckt, weil das interessierte mich echt, das Gebäude. Das ist irgendwie ein Museum, ist das. Aber unten ein schönes Kaffee. Ja, irgendwann, Warschau ist auch noch so auf der Liste. Dann haben wir noch eine Postkarte von Schatzforscher aus Litauen. Dann kam die kriegen wir jetzt täglich eine Postkarte von Halfor. Danke, Halfor, echt geil. Ich liebe diese Postkarten, die sind echt klasse. Nochmal zu Litauen, fand ich aber auch ganz gut von Schatzforscher. Litauen ist auch irgendwie so ein Ding, was mich so irgendwann reizt. Ja, nochmal hin, ja, sehe ich auch so. Nächstes Mega. Nee, im Moment ist mir diese baltischen Länder noch ein bisschen zu überlaufen. Also ich will noch so 2-3 Jahre warten, bis das so ein bisschen beruhigt hat. Im Moment, wollen wir mal sehen. Also, ja, ja, wie gesagt, dann Halfor gleich 3 Stück aus Ladbergen. Da waren die Koordinaten mitten auf der Straße. Da macht er sehr favoritenlastige Caches offensichtlich. Nächsten Tag kam einer aus Neuwied. Diesmal übernachtet er da in irgendeinem Busch. Und die dritte kam heute noch gerade aus Nähe Aschaffenburg. Diesmal übernachtet er immerhin schon am Parkplatz vor dem Gebäude. Also er scheint sich Gebäuden zu nähern, zumindest jetzt. Ja, der fährt ist ja jetzt, darf ich das sagen, ja. Ja, war irgendwie bei München, fährt demnächst nach Dresden. Er macht jetzt seine Tour. Und ich bin live in der WhatsApp-Gruppe mit drin. Und sehe die ganzen Fotos und ja, meistens Fotos und Beschreibungen. Irgendwie hat er sich wieder so eine Favoritentour rausgepickt mit. Wir haben das ja mal erklärt, wie man die Favoriten anhand einer Tour findet. Müsst ihr mal auf unserer Seite gucken, sogar mit Video. Eigentlich hat es Halfo erklärt, wir haben es nur eingebunden. Genau. Das Interessante war, ich war gerade wirklich in so einem anstrengenden Meeting. Auf einmal ging es so bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. Ich denke, oh, was ist denn ja Wichtiges? Ja, war irgendwie sogar ein Cache, wo man so ein bisschen Rum- oder Whisky-Tasting machen konnte. Oh, das gab es in den Flensburg auch mal, so ein Bierausschank. War eine große Kiste irgendwo. Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Das ist alle, ne? Irgendwas, ja, irgendwas mit Weizen. Nee, direkt an so einem Gebäude dran war ganz cool gemacht, eigentlich. Ja, was haben wir noch Schönes? Ja. Und als Letztes haben wir dann das Paket von Leni bekommen. Das ist das, was ich die ganze Zeit so knuspert. Ich habe an der rechten Stelle, habe ich gebettelt. Sie meint ja, sie hätte jetzt zugenommen. Ich weiß nicht, also wo sie abnehmen will, ist mir, aber ist egal. Ich kann ihr nur zuraten. Und wenn ihr also sowas loswerden wollt wie Schokolade, das könnt ihr immer zu uns schicken. Würde ich grundsätzlich schon mal sagen. Allerdings ist es ein bisschen mädchenlastiges Paket. Ach, du hast schon ein paar weg hier. Ja, die männerlastigen Dinger habe ich nicht. Genau. Du kannst hier mal das Raffaello. Nee, dies hier finde ich richtig. Das finde ich schon eklig. Also, vielleicht machst du es ja. Edelzart bitter mit Cranberry. Das ist, wie kann man Schokolade, die sowieso schon edelzart bitter ist, noch mit irgendwas versauen, indem man da Beeren reintut? Das passt überhaupt nicht zusammen. Das ist so Schokoladenversauerung. Hat sie ja sehr gut gemeint, aber die werde ich Heike geben, glaube ich dann, oder? Du nimmst sie mit für deine. Nö, nö, gib mal ruhig, Heike. Lindt, hello, my name is Sandy Schoko. Das muss man ihr lassen. Also Lindt und ähnlich, also nur Markenware. Ne? Also, ja, also Lindt ist, also ich finde diese Schokoladen von Lindt, diese Hello, es muss irgend so eine Serie sein, die ist schon sehr gut abgefahren. Also die kenne ich jetzt noch nicht, aber ich esse da immer diese Schokolade mit diesen gesalzenen Erdnüssen drin oder was da drin ist. Die Frage ist, was ist das Weiße da drin? Da steht sogar vorne drauf. Das ist irgendwie die ist schon 3 Monate abgelaufen. Du wolltest die Heike geben. Die Cranberry, diese hier auf keinen Fall, das ist für mich. Eine Sekunde vorher. So, jetzt kommt der große Mund. Halfor, hart am Wind, brauchen wir mal den GC-Code. Wenn du den empfehlen kannst, dann hauen wir den gleich rein. Jetzt sag mir mal, vorsichtig. Ist das weiße Füllung, ist das Schimmel? Ja. Ist 3 Monaten abgelaufen. Aber ich fand, wie gesagt, wir sollen aufpassen. Ja, werden wir ja sehen, ob du gleich high wirst oder schwanger. Ja, wer weiß, was das ist. Ja, das schmeckt aber noch. Guck mal. Probieren davon? Ja. Nee. Nein, ich nehme die an. Nimmst du die an? Ja, ja. Die Angry Birds Bälle, die sind auch Schoko, die sind nicht schlecht. Nee, ich nehme hier, guck mal. Hier diese, wie heißen die? Maltesers. Oh, das ist gut, die kannst du alle haben. Hm? Echt? Ja, ich esse die nicht so. Und mit dir würde ich ja gerne Celebration teilen. Merken, Jörg isst keine Maltesers, nee, das ist sehr wichtig. Ich brauche pure Schokolade, auch diese Laien und so. Das ist genau mein Ding. Ja, das ist gut. Also, siehst du, wir ergänzen uns perfekt. Hm? Wir werden das schon alle kriegen. Vielleicht nicht alles heute, aber... Also, vielen Dank, Leni. Muss ich jetzt wieder sagen, es ist der geilste Podcast, wo gibt, wie heißt er noch, Enzyklia. Genau. Die haben sich auf Twitter so intensiv gegenseitig gelobt, dann machen wir das auch mal. Alles geilste Podcasts und Blogs und von Welt und so. Das habe ich durch. Das ist der seriöseste Podcast, den ich kenne. Wie lange ist die Flasche schon offen? Weiß ich nicht, aber das gibt mir das. Also ich trinke das aus und nehme die volle, das ist kein Problem. Also Vittel hält sich ewig. Der klemmt es nämlich jetzt zwischen dem Zahn. Esst ihr nur Schokolade hierbei? Nee, ich esse Schokolade. Ja, ich esse auch zum Beispiel gerne Burger. Aber Burger braucht uns jetzt nicht schicken. Die sind ja kalt. Also das nach einem Monat, dann, wenn die hier eintreffen. Nee, So, was haben wir noch? Danke. Ach so, da kam auch eine Mail, dass bemängelt wurde, hat er ja nicht Unrecht, dass Urlaubscaches nicht alle ungepflegt sind. Ja. Stimmt, aber gefühlt sind es die meisten. Nein, also natürlich kann man das nicht komplett zu jedem Urlaubscache sagen. Das ist richtig. Willst du ein Glas haben? Ja, ich brauche ein Glas nochmal. Ich habe ja diese diesen Ausspruch da getätigt. Ja. Habe ihm das auch nochmal klar gemacht. Aber gefühlt war das halt bei denen, die ich gefunden habe. Und gleichzeitig lief auch wieder in dieser wunderbaren Geocaching-Community-Deutschland, also der Bindestrich-Gruppe, auch ein Beitrag darüber, wo das auch bemängelt wurde. Oh. Natürlich gibt's auch gute. Zieht die Blompen raus. Nee, ne? Zahnschmerz habe ich sowieso und mein Zahnarzt sagt, da wäre nichts. Da ist nichts mehr, weil der Zahn ist rausgefallen. Also natürlich sind nicht alle Urlaubskaches schlecht, aber es gibt so eine Tendenz dazu in Urlaubsregionen, dass die Wartung gern mal von den Findern gemacht wird. Hm? Ja, Frau Mapel, verbuddeln kommt noch, abwarten. Was ist denn GC6 EVA? Keine Ahnung, kommen wir dazu. Erstmal einen am anderen. Also die Mail war okay, fand ich völlig in Ordnung. Also er hat selber Urlaubscaches und war einfach ein bisschen im ersten Moment angefressen, dass wir das so hingestellt haben, hat er ja recht. Ist schon auch okay. Haben wir ja auch ausdiskutiert. Ist halt oft so. Er ist da vielleicht eine löbliche Ausnahme, das will ich gar nicht bezweifeln. So, dann haben wir noch, ja, das halten wir auch kurz. TB-Scan hatten wir ja nun auch angesprochen. Mhm. Das wird wohl sehr unterschiedlich gesehen. Also wenn ich mir das jetzt bei iTunes angucke, offensichtlich gibt's jetzt schon die neue Version, mit der das dann wohl besser sein soll, mit Scannen, aber auch die hat nur 3,5 von 5 Sternen. Also so richtig doll scheint die jetzt auch nicht anzukommen. Und ich war auch ein bisschen angefressen, ganz ehrlich, wenn da ein anderer Podcast erstmal verkündet, wenn man das fair testet, dann läuft die super. Womit er letztendlich nichts anderes sagt, als wir hätten es nicht fair getestet. Und das lasse ich mir nicht erzählen. Nein, das wäre dann nicht so, das wäre seine Meinung, nur alles gesülzt. Da wollte er sich dann wieder das gerade biegen, nix ist. Sowas kann ich nicht bringen. Also nö, weiß ich nicht, das finde ich das Allerletzte. Ja, man muss mal vielleicht wir testen, wenn wir mal was testen, wir versuchen ja möglichst wenig Werbung zu machen. Ja. Dann testen wir das ganz normal unter Alltagstauglichkeit. Und die Rezension, die ich hier sehe, treffen auch zu dem, was wir gesagt haben. Ja, sprechen ja eigentlich auch was. Ja. Also ich hab ja nicht gesagt, dass er nichts erkennt. Nee, ganz im Gegenteil. In dem Bericht habe ich ja dann durchaus geschrieben, dass er das und das erkennt und damit hat er Schwierigkeiten. Ja. Und ja, das war am Tag. Wenn ich hier aber so was lege, dass er von 60,3 erkennt, das ist vielleicht auch übertrieben oder ist es halt auch eine Momentaufnahme, muss man halt damit leben. Ja. Da muss man halt das verbessern. Viel schlimmer finde ich dann halt immer super genial und toll. Genau, wir hätten da unfair getestet. Ja, also ehrlich, wenn sie Jubelperser-Block machen wollen, ich weiß nicht, vielleicht haben sie eine unaktivierte Coin bekommen als Belohnung, keine Ahnung. Also das ist mir zu blöd und Jubelperser ist ein richtig schöner Spruch. Aber nee, ernsthaft, wenn 10 Blogs und Podcasts berichten, dass das, naja, alle freuen sich, dass einer so eine Idee hat und gerade in dem Alter auch schon so echt mal was macht. Alle finden es ein bisschen zu teuer und alle waren von der Scan-Leistung nicht ganz so begeistert. Und dann gibt es einen Blog, der verkündet, alles geil, alles super, alles spitze, läuft alles. Und wenn das nicht, also wortwörtlich, wenn man das fair testet, dann läuft das super. Ja. Dann sollte man sich mal überlegen, wenn man der einzige Blog ist, bei dem das so läuft, ob man dann wirklich alles richtig macht oder ob man da vielleicht wieder mal ein bisschen irgendwo reintritt. Ja, aber letztendlich, wir haben ja ein paar Dinge angesprochen. Wir fanden unter anderem die OCR-Erkennung nicht so gut, vielleicht den Preis über etwas zu hoch oder vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Deswegen hier nochmal der Tipp. Hier kommt auch nochmal der Tipp, der dann in diesem Blog stand, was mir nämlich auch... Also ehrlich, jetzt gibt's das Ding für 2,99 bis Ende des Monats statt für 4,99. Ja, reduziert, Und dann schreibt er da drunter, für einen Monat als Werbung sozusagen. Wer bisher gesagt hat, die Pro-Version ist mir zu teuer, bekommt nun die Gelegenheit, günstig zuzuschlagen. 2,99 für eine App, die nichts anderes kann als eine einzige Funktion, ist günstig. Also den Preis finde ich vielleicht noch gerade vertretbar, aber günstig ist ein anderes Wort. Ich habe gar nichts gegen die App, ganz im Gegenteil. Soll er doch Erfolg mit haben. Vielleicht wäre es aber klug gewesen, als erstes Programmierobjekt nicht gleich einzunehmen, womit man Geld verdienen will, weil dann haben die Leute ganz andere Anforderungen. Ja, das ist, ich finde, man muss es von beiden sein. Also für die Arbeit versucht man natürlich auch irgendwie was rauszukriegen. Ich finde 2,99 okay. Ich finde, wer sich das leisten möchte, wer dann Vorteile hat und 4,99 ausgeben möchte, kann das auch tun. Ja, in meiner persönlichen Einschätzung fand ich das halt einfach etwas zu teuer. Ich würde es auch, letztendlich hast du auch ein Rückgaberecht bei den Apps, wenn es also nicht funktioniert, kannst du eine App auch wieder zurückgeben, kriegst dein Geld erstattet. Hat ja Apple diese Policy. Ich gehe davon aus, er hat ja noch ein bisschen was überarbeitet, dass er da noch ein bisschen dran ist und ich glaube, dass es dafür einen Markt gibt. Ja. Also ich mal ganz abgesehen davon, ich halte von dem Jungen ja sehr viel. Wer mit 15 sowas schon zusammenprogrammiert, kann er nicht der Dümmste sein. Und er macht das auch sehr gut und er kümmert sich und er geht auf alles ein. Also das ganz im Gegenteil, das kann ich absolut nur loben. Aber ich kann mich doch nicht hinstellen und sagen, das Ding scannt perfekt, nur weil ich den Jungen nett finde. Das ist einfach nicht so. Das Ding scannt, wir haben es hier im Keller probiert und er hat von sechs oder sieben Coins eine erkannt. Ja, genau. Und ich hatte jetzt muss man sagen, okay, hier im Keller haben wir vielleicht nicht das optimale Licht, aber so ist es halt. Und wenn du in der Gaststätte sitzt, hast du vielleicht auch nicht das optimale Licht. Ja. Den anderen Test habe ich bei mir draußen auf der Terrasse, war hell und so weiter, durchgeführt und hatte da halt, die beschrieben. Ja. Kann man ja nachlesen. Gerade unter der Lampe, das ist eine weiße Lampe sogar, die ist extrem hell. Also Und dann hatte ich halt, kann man ja im Beitrag nachlesen, die Probleme bei den Reflexionen und an der Seite und der Krümmung. Und das kriegt er halt nicht. Also wie gesagt, ich finde die App immer noch eine gute Idee und wer gerne discovert, für den ist die mit Sicherheit das Richtige. Guckt euch die an und warum auch nicht kaufen. Mir geht's einfach nur drum, wir werden hier nicht anfangen, alles voll zu schleimen, nur weil ein 15-Jähriger mal eine gute App-Idee hatte. Also ich muss doch trotzdem realistisch bleiben bei der Beurteilung. Darum geht's mir einfach nur. Und ich lasse mich auch nicht unterstellen von irgendeinem, dass wir hier unfair testen würden. Ja, ich habe ihn auch gleich komplett ehrlich mal gesagt, erstmal entsorgt aus meinen ganzen Timelines. Das ist mir einfach zu blöde, sowas. So, ist ja egal. Da war die schon viel länger drauf eingegangen, als wir wollten. Jubelperser passt irgendwie also, genau. Ja, Jubelperser trifft's irgendwie. Das erinnert mich, es gibt auch so einen anderen Blog, weißt du, der jeder Event in diesem Land ist unfassbar fantastisch. Gott sei Dank schreibt er mir nie mehr als drei Sätze, der Rest sind Bilder. Von daher. Es gibt so, die sind überflüssig, sorry. Wie lange muss so eine gekaufte App eigentlich zur Verfügung stellen, fragt Marpel. Keine Ahnung. Vorschriften gibt. Nee, aber es wäre für eine App, die du irgendwann mal reinbringst, auch unproduktiv, die wieder aus dem App Store zu entfernen. Das macht Apple ja nur, wenn sie gegen irgendwelche Richtlinien verstößt. Du lässt sie drinnen, würdest sie dann aber nicht mehr updaten. Na? Ich glaube, was jetzt sowieso mit dieser App hier passiert, ist sowieso für den Jungen ganz gut. Der ist 15, der kann er gar nicht viel Lebenserfahrung haben. Der lernt jetzt einfach mal, okay, wenn ich Geld dafür haben will, kommt mir auch schon ein anderer Wind entgegen, als wenn ich Freeware mache. Und das ist okay. Da muss er durch und da lernt er nur von. Wenn der Programmierer wirklich momentan mal was machen will, ist das gar nicht schlecht, dass das eine App ist, die jetzt nicht nur bejubelt wird, sondern die durchaus von zwei Seiten gesehen wird, weißt du? Dann lernt er auch damit umzugehen, weil das muss man als Programmierer, das ist halt so. Man selber denkt immer, man hat das Perfekte programmiert, aber die anderen nicht immer. Ich kann da aus Erfahrung sprechen. Musst du mir nochmal erklären, ich muss jetzt mal auf den Chat eingehen, weil nach der Installation musst du mal schreiben, wie. Weil wenn du da erstmal drauf hast auf dem Handy, dann funktioniert ja, das ja in sich. Nee, ist online, aber das, kann er eigentlich nicht abschalten. Das geht ja nicht über seinen Server in dem Sinne. Ja, geht über die API, die ist offen. Er müsste das Einzige, was funktionieren könnte, wenn die API angepasst wird, kann die App nicht mehr, wenn er es dann nicht macht. Also was ich ein bisschen Angst habe für ihn, was ihm Doofes passieren könnte, sein Vater ist ja hauptsächlich dabei, der dann da auch ganz objektiv angeblich das beurteilt. Ja. Sorry, kann man als Vater gar nicht böse gemeint, sondern als Vater kann ich nicht objektiv sein, das funktioniert nicht. Der sagt dann, man soll ja die Codes hinschicken. Also soll mir nicht böse sein, aber ich werde einen Deibelton von diesen Münzen, die wir hier hatten, die wir ausprobiert haben, das sind 6 oder 7 Stück, die Nummern rauszugeben, die sind teilweise nicht mal aktiviert, das sind für mich echte, für mich wertvolle Stücke. Ich stell mal vor, ich gebe ihm die, damit er das prüfen kann, das macht er auch alles und so, und jetzt irgendwann landet so ein Ding auf der Liste. Dann kriegt er das unter Umständen in die Schuhe geschoben, obwohl er das vielleicht gar nicht war, weißt du, wie ich das meine? Das finde ich ganz, ganz heikel. Also ich wäre vorsichtig, da die Codes so anzufragen, weil dann kriege ich die, dann kommt so ein Ding auf die Liste und dann behaupten die nachher, ich war. Also ganz schwieriges Thema. Ich wäre da echt vorsichtig mit. Ich finde es generell, also ich antworte jetzt ganz schnell auf dass er müsste dann die API anpassen, wenn sie sich wirklich so stark verändert. Wir kennen ja Groundspeak. Da wird sich so schnell nichts bei einer API ändern. Nee, das glaube ich nicht. Zu der Geschichte, die fand ich auch ein bisschen, natürlich als Vater unterstützt du deinen Sohn. Der Sohn hat, der als Geocacher hat gesagt, mach das mal und du unterstützt jetzt. Kommst du natürlich, das ist auch so, du bist leicht, das Ding zu überhöhen oder da Kritik zu stark aufzunehmen, ist es halt besser, sich da irgendwie zurückreihen. Also ich wünsche, als Verwandter, Mund halten, durch. Ja, weil sonst kriegen wir uns da auch wieder dann kommt wieder die ganze Menge da, die dann sagt, oh ja, hier, das wird nur gehypt von denen, das sind nur Verwandte. Ja. Ich wünsche der App einfach, dass sie funktioniert und dass Kontakt zu Geocaching-App-Programmierern dadurch sich ergibt. Genau. Die da sagen, das ist eine super geile Idee, die würde ich gern bei mir integrieren. Und dann ist das Thema für ihn ja auch perfekt gelöst. Ne? Weil für andere Systeme, ja, da musst du dich, also was sag ich ja, da musst du dich auch, wenn du das jetzt für iOS programmiert hast, heißt das noch lange nicht, dass es über dieselben Pfade für Android geht. Nee, das ist ja völlig anders. Und ob man da dann Bock hat, sich reinzudenken. Das glaube ich. Aber das wäre zum Beispiel wieder mit einer App. Dann hat da vielleicht hinten jemand, der das umsetzen könnte. Mhm. So. Nee, also ist ganz klar. Die angucken lohnt sich auf jeden Fall. Wer Bock drauf hat, warum denn nicht? Der Junge gibt sich Mühe, der ist offensichtlich auch sehr bemüht. Auch wenn hier so im Chat mal die Frage kommt, was ist, wenn er irgendwann keinen Bock mehr hat. Jo, aber das hast du bei jeder Software. Das Problem hast du ja sogar bei Google und Co. Also, ja. Ja, das hast du ja zum Beispiel bei diesen ganzen Passwort, ging es da auch durch, diese ganzen Passwortspeichersysteme. Ja. Die sind doch in letzter Zeit eine App nach der anderen nicht mehr supportet worden. Und nach dem Motto, ich schalte jetzt in 2 Monaten den Server ab. Ja, sehe ich genauso. Ja, und dann hast du echt ein Problem. Kurz und gut, wir bleiben dabei. Gute Idee, auch gut umgesetzt. Nur die Scanleistung muss halt noch ein bisschen optimiert werden. Wenn die richtig gut ist, dann wird, wie gesagt, ist sowieso eine Abstimmung mit den Füßen. Guckt auf iTunes, da werden die Sternchen vergeben. Und heutzutage ist das eigentlich relativ realistisch. Und dann muss er halt abwarten, wie der bewertet wird. Genau. Ich gönne ihm alles Gute, ist es mir doch letztendlich egal, ob er da Geld mit verdient oder nicht, muss er doch wissen. Ich habe mit Mario nur vom Laser-Logo-Shop nochmal gesprochen. Ja. Er versucht sich jetzt auch die GC-Nummern, also die Buchstaben und Zahlen etwas weiter auseinanderzunehmen, dass sie discoverbar sind mit der App. Cool, also macht jetzt einen ganz großen Buchstaben. Ja. So. Ja, dann sind wir mit dem letzte Folge durch. Ich finde es sehr gut, dass du es rausgesucht hast. Nach 26 Minuten sind wir da. Ja. DSM 86. Ja. Ich fand es genial. Ich habe irgendwann, Das interessiert mich wirklich. Also wir haben DSM 86, habe ich nachgeguckt, sprachen wir darüber, dass Kassel doch optimal läge für ein Event. Genau, wir haben philosophiert, wo könnte man ein Mega-Event natürlich veranstalten. Es war mir schon irgendwie, ich hatte es im Urin, es war viel zu ruhig aus dieser Gegend. Irgendeiner schrieb noch, nein, bitte nicht, das geht hier nicht. Nein, lass mal nur nicht auf dumme Ideen bringen. Ja. Und zack, 2018 im August gibt's ein Mega in Kassel. Genau. Märchenhaft in Kassel ist das Thema. Mega meets Märchen. Ich habe es jetzt gerade alles durchgelesen. Wieso eigentlich Mega in Kassel? Gibt es da was Spezielles? Gebrüder Grimm. Kommt die aus Kassel? Ist da irgendwie... Oh Mann, ey. Es ist die App hier abgestürzt. Oh. Grimm, Gebrüder. Naja, wird ja schon irgendwas sein. Sonst hätten sie sich das ja nicht ausgesucht. Also von daher. Das ist eine ganz wichtige Meldung. Nur weil wir darüber gesprochen haben, gibt's jetzt ein Mega in Kassel. Wir sollten also öfter mal uns was ausdenken, was wir hier erzählen. Vielleicht wird das dann alles umgesetzt. Nee, waren natürlich nicht aus Kassel. Wir sind in Hanau aufgewachsen. Aber irgendwie irgendwas so. Irgendwas wird Kassel damit zu tun haben. Also es gibt da auch eine Seite ich weiß gar nicht, ob es eine Seite gibt. Bei GoCacher hatte ich das hier nur. Mhm. Nee, es gibt, ich glaube, noch gar keine Seite. Das war nur die erste. Stimmt. Es gab einen ersten. Bei GoCacher.de gibt's unter Märchenhaft minus N, minus Kassel, minus Mega, minus Miets, minus Märchen. Aber doch, irgendwas ist mit Kassel, weil da gibt's nämlich die Grimmwelt und ein Grimmfestival. Also vielleicht haben die doch mal gelebt oder so, ja. Weiß das denn keiner im Chat hier? Oder ist der Chat abgestürzt? Oder? Hallo. Guck mal, der Chat hat endlich mal fast wieder eine Seite voll. Das sind eine ganze Menge Leute jetzt geworden. So, dann kommt dieses absurde, also ehrlich, ich kriegte ja die Mail, in der mir dieser Cache da überhaupt genannt wurde, GC57KQJ, Strand in Gretsiel, nein. Und haben wir das so durchgelesen? Nein, zwei Fragezeichen. Das muss ich schon sagen. Und dann kam... Also wir müssen es einmal grob beschreiben. Ne? Da ist offensichtlich, hat einer ein was hier? Einen Hydranten. Einen Hydranten irgendwo am Wegesrand aufgestellt. Mehr oder weniger. Der steht natürlich nicht einfach so am Wegesrand. Den muss man schon etwas tiefer in Boden versenken. Er hat ein Fundament, aber jetzt erstmal grundsätzlich steht er da neben dem Weg jetzt. Also da hat einer praktisch einen künstlichen Hydranten aufgestellt. Hydranten war das ja, ne? Es war kein Siel im Boden, sondern Hydrant. der oben drauf steht sozusagen. Also so wurde es uns in den Kommentaren erklärt. Ein Fake sozusagen. Mhm. Und da hat sich nun einer beschwert, offensichtlich per PM, weil es keine GC-Nummer habe ich doch gerade vorgelesen, die Witzbolde. Steht doch da oben auch schon im Chat. GC57KQJ. Genau. Weil es keine NA gab. Genau. Es gab keine NA, sondern offensichtlich eine direkte Message an den Reviewer. Und dann wurde über merkwürdige Konstellationen auch festgestellt, wer dann wahrscheinlich dieses NA geschrieben hat, weil der auch woanders auch ein NA geschrieben hat und die Begründung auch zu diesem Event verpasste. Lange Rede, kurzer Sinn. Stopp, Oberflohhydrant. Aha. Soll es sein, ist ein Dekohydrant. Aber jeder weiß, ne? Genau. Gibt ja auch solche Dinge, die musst du erst, wo manchmal die Hosen stecken, dieses Hydrant-Ding zur Seite, dann musst du Ding rein, dann kommt das erst raus. Ja, so war es nicht. Sondern ganz offen. Ja. So, und jetzt hat dann eben einer sich an die Reviewer gewandt und gesagt, das ist vergraben. Und hat, also woanders, also in einem anderen Cache, hat er das auch begründet, weil da Käfer und sowas reinfallen und nicht wieder rauskommen. Okay. Man kann ja nur über diese Begründung. Ja, du, Insektenliebhaber. Ja, ich finde die absurd hohl. Meine erste Gegenfrage wäre, wie machst du das, wenn du durch den Wald läufst und Ameisen tot trittst? Kommst du dir nicht ganz schlecht vor? Ja, er nimmt immer noch welche Mittel, legt die aus. Ich frage mich nur, was er macht. Wir haben ja in der Welt ein gewisses Hungerproblem. Also wir haben ja zu viele Menschen für zu wenig Essen. Und es wird ja empfohlen, Insekten zu essen, was wir auch in diesem Podcast schon gemacht haben. Du, was passiert dann mit diesen Leuten? Laufen die dann Amok oder... wenn du dann plötzlich Insekten hast. Also das fand ich, also wie gesagt, man kann über die Begründung verschiedenster Meinung sein, auf jeden Fall hat der Reviewer das halt angenommen, hat den Cache archiviert, mit der Begründung vergraben ist nicht. Das steht nur mal bei Groundspeak in den Regeln. Mhm. Bis dahin eigentlich noch ein normaler Ablauf, weil ich auch so, ich hab, ganz ehrlich, ich hab das gelesen und wollte das eigentlich gar nicht in den Podcast aufnehmen erst. Und da hab ich gedacht, naja, nehmen wir mal mit auf, ist aber als Gag. Aber die Reaktion, die Kommentare hat gezeigt, also, dass das doch die Leute beschäftigt. Wir müssen es mal so sehen. Jörg hat diesen Bericht mal eben so aus der hohlen Hand rausgeschleudert. Ja, tatsächlich. Und dann fing das Postfach an zu glühen. Ich glaube, eine halbe Stunde ging das Ding raus, weil ich es gar nicht so wichtig fand. Ja, mein erster Gedanke war, als ich das gelesen habe, da hat halt einer, ist halt einer anderer Meinung als die meisten, also auch als ich finde das auch völlig hohl, hat sich deswegen an die Schiedsrichter gewandt, dafür sind sie da, die gucken ins Regelwerk, vergraben ist verboten und damit ist das Ding dicht gemacht worden. Ich sehe bis jetzt noch nicht so richtig das Problem. Dann kam eine Note von Zwoker? Der das erklärt hat. Der war auch angepisst, aber der hat sachlich argumentiert, warum er das nicht so gut findet. Ja. Das würde ich mal, kann man so, würde ich so, so sehen. Nee. Also er hat erstmal argumentiert, um was es sich in etwa handelt. Ja, genau. Und er hat eigentlich dafür, dass er nicht so gut fand, dass es archiviert ist. Ja, genau. Ja, genau, so. Das hatte ich nicht falsch verstanden. Ich dachte, er fand den Cache nicht so gut. Cache fand er sehr gut, aber dass das archiviert wurde, fand er nicht so gut und hat das auch argumentativ belegt, ohne da irgendwie ausfallen zu werden. Ja. Das Einzige, was er damit reinnahm, war halt das Wort kindisch oder so, glaube ich. Aber das ist halt Schnack. Also das fand ich jetzt nicht schlimm. Also das hätte ich als Einziges vielleicht nicht unterschrieben, keine Ahnung. Ja, dann hat ihn noch jemand gefunden. Ja, auch über solche wollen wir gar nicht nachdenken. Und dann kam dieser andere, der dann völlig austickte, weil da schon wieder einer weniger, weil so ein Reviewer wie Sanne und Kiki die einfach zugemacht hat. Hast du das Ding da? Ja, ich kann es, soll ich es vorlesen? Ja, sollen wir ruhig machen. Mit Ross und Reiter, sowas. Ja, die Lutze AG, wie auch immer, Lutze Punkt. Scheiß auf die Cache-Kollegen, die hier gepetzt haben und scheiß auf die Guidelines. So wird unser Hobby definitiv kaputt gemacht. Wieder einer mehr, der auf Kanne und Sikis Konto gehen. Ja, das ist genau der Punkt, wo ich gesagt habe, dann nehme ich das doch auf, weil ich finde solche, sorry, ich sag's mal so, Arschgeigen völlig daneben. Also dreimal Scheiße in einem Log, dann brauche ich das gar nicht mehr lesen, dann ist das inhaltlich sowieso Müll. Oder zweimal Scheiße. Dann auf Sanne und Kiki rumzuhacken, zeigt eigentlich nur, dass er keine Ahnung hat. Ja. Weil Sanne und Kiki ist einfach der Reviewer, der liquidiert. Also NAs machen ja nicht alle Reviewer, sondern da gibt's immer nur ein paar, wenn ich das richtig verstanden habe. Also und die sind dann für alle zuständig. Also ich möchte mal, also Kanno und Siki sehe ich hier, die haben 55 Funde. Was erlauben ja, sich mit dieser Fundansage einfach so, sowas zu archivieren? Nee, aber, was erlauben? Aber also erstmal hat er es überhaupt nicht verstanden, weil diese Reviewer können da gar nichts für, das sind die beiden, die das liquidieren müssen. Das heißt, die kümmern sich immer um NAAs. Dann reden immer alle davon, das kam auch bei den Kommentaren sehr oft durch, von wegen Spielraum. Was für ein Spielraum? Groundspeak ist gerade bei diesem Vergraben, soweit ich weiß, echt pissig und sagt, Vergraben ist nicht Punkt. Also hat der Reviewer den zu archivieren. Gehen wir mal ein wenig unter die Oberfläche. Also, ja, warte, bevor wir, ich will nur Sanuki sozusagen kurz abhaken. Also die Reviewer nehmen wir da raus, weil die können da gar nichts für. Punkt. Und jetzt können wir uns über das einige Thema unterhalten, also, wo man eventuell was machen kann. Das ist Groundspeak ist nämlich der eigentlich da beschimpft werden muss. Ich glaube, also der Reviewer hat einen Spielraum. Das sieht man auch da, dass ein Reviewer meistens einen Geocache, der gegen die Guidelines in so einem Falle verstößt, den er vielleicht auch findet, nicht unbedingt mit einem Archivt bestraft. Genau, das macht er eigentlich nicht. Der Reviewer hat keinen Spielraum mehr. Wenn jemand es ihm mitteilt und entsprechend per Mail begründet. Genau. Und er hat erst recht keinen Spielraum mehr, wenn derjenige sich an Appeals wendet, weil das ist die oberste Entscheidungsinstanz. Ja. So, also dieses Verfahren wirst du nie mitkriegen, weil das läuft ja alles per Mail. Warte mal, vielleicht hätte er sogar noch ein bisschen Spielraum, bevor es zu Appeals geht, dass er trotzdem sagt, nee, das mache ich nicht dich. Selbst wenn er den hätte, das ist immer alle, wo dann sagen, ja, dann müssen sie auch mal Arsch in die Hose. Nee, vergesst mal den ganzen Gelaber von Arsch in die Hose und Eier. Dann passiert nämlich Folgendes. Er sagt in diesem Fall vielleicht, mein Gott, das ist ein Hydrant. Da ist ein Fundament, das nenne ich nicht vergraben, sondern das ganze Ding ist oberirdisch. Das ist halt nur ein Fundament gepackt worden. Dann weiß ich doch, was kommt. 2 Wochen später kommt genau der jetzt von Eier und was in der Hose spricht, buddelt so ein 10 Kubikmeter Loch in der Erde und sagt, da hast du es auch zugelassen, das ist jetzt Willkür. Weißt du, in dem Moment, wo die ihren Spielraum, den sie vielleicht haben, nutzen würden, schießen die sich ins eigene Knie. Weil dann kommt der nächste Spinner und macht genau das. Der buddelt da echt ein 10 Kubikmeter Loch und sagt, ist auch nicht viel mehr als... Und das muss man halt auch mal so als Geocacher sehen. Also natürlich ist es, es gibt immer jemanden, der sagt, die Guidelines, die müssen so ausgelegt werden. Und wenn die nicht so ausgelegt werden, wie es da drinnen steht, dann mache ich NA. Es gibt aber eine große Menge von Leuten, die das dann gerade gerne per Mail machen, die das einfach so als Testen machen. Ja, also ist ja eine super Idee, aber die entspricht ja nicht den Guidelines. Ich zeige jetzt mal dem Reviewer, sage mal hier, ist nicht Guideline-konform. Ja. Und wenn der Reviewer jetzt sagt, ja, das sehe ich aber anders, das würde er nicht machen, ja, in dem Moment. Ja. Dann kommt genau dieser, sagen wir jetzt, Deko-Hydrant bei diesem Cacher hin und der wird sich immer darauf berufen, dass du da Nein gesagt hast. Genau. Und wenn du dann sagst, das ist eine Fallentscheidung, dann würde das durchfechten und dann bist du wieder, dann geht das wieder zu Appeals. Ja, dann hat das alles keinen Sinn, ja. Genau. Und als das Einzige, was du als entspannter Reviewer kannst du solche Fälle kannst natürlich klar entscheiden. Und alles, was so unklar ist, schiebst du sowieso dahin. Ja. Weil das ist die oberste Instanz, das ist auch nicht böse gemeint und der entscheidet. Und wenn der entscheidet, das Ding wird zugemacht, dann wird das Ding halt zugemacht. Das Scepter kommt schon wieder mit, dann müssten ja auch alle Vermessungspunkte verboten. Ja, sind sie. Ja. Das kriegt aber der Reviewer ja nicht mit in dem Moment, wo das versteckt wird. Und selbst wenn er es mitkriegt, ist immer noch die Frage, was er dann macht, dann kriegt das halt offiziell nicht mit. So, wie soll ich das doch formulieren? Ich will jetzt auch keine Reviewer in der Pfanne hauen. Die haben schon ihre Möglichkeiten und ich ganz ehrlich, ich kenne die auch gut genug oder genug davon, um zu wissen, dass die oftmals auch mit beiden Augen zu durch die Welt laufen. Nur wenn, es geht ja nicht darum, dass sie den nicht durchlassen. Es geht darum, wenn einer kommt und sagt, das ist schlimm. Zack, ihr bringt's echt auf den Punkt, wo kein Kläger, auch kein Beschuldigter. Genau, aber wenn sich einer meldet, dann hat der keinen Spielraum mehr, der Reviewer. Dann kann er nämlich nicht behaupten, er hätte das ja nicht gewusst. Beim normalen Listing kann er ja immer sagen, ja, weiß ich doch nicht, dass das ein Vermessungspunkt ist. Ich habe gedacht, der liegt auf der Erde rum. Also, ja. Also ich sag's immer, es gibt ein einfaches Beispiel. Du gehst durch die Straße mit deinem kleinen Rucksack und du hast hinten 5 Joints. Und du gehst zu einem Polizisten und du siehst so aus, als würdest du kiffen. Der wird nichts machen. Wenn jemand aber sagt, ja, ich habe hinten 5 Joints drin, darf ich die rauchen, hast du ein Problem. Stimmt. Dann muss er tätig werden. Und so ist es auch bei einem Refugee. Und es gibt leider, es gibt einen Prozentsatz von den Leuten, die sich die Guidelines so auslegen, dass sie sich als Blockwart betätigen und sowas melden müssen. Und dann muss ein Reviewer auch aktiv werden. Ja. Du als Owner hast auch die Chance zu sagen, der Reviewer hat das jetzt in das Archiv geschickt. Du bist damit nicht einverstanden. Du kannst auch jetzt Appeals anschreiben, ja, und das begründen und vielleicht auch mit Foto begründen. Und der kann den auch jederzeit wieder rausnehmen. Und dann ist der Reviewer auch fein raus. Der ist auch nicht böse dann, wenn es eine Groundspeak-Entscheidung gibt. Ja, so einfach ist es. Guck mal, wenn Mädel schreibt, Regel, ist das auch missverständlich. Meistens rot. Na, aber da kommt auch wieder auf Stellinger Schreib wieder, was ich schon alles gefunden habe, was eingegraben ist. Fast der gesamte Trail XYZ mit 200 Dosen. Ja. Und wenn du da alle in Adlocks, sind die weg vom Fenster. Das ist, ich finde das immer geil, diese Sätze kommen jedes Mal und ich sitze immer jedes Mal und denke, ja, habt ihr recht. Und wenn NA-Locks, sind die weg. Punkt. Ja. Und oder wenn du nicht NA-Locks, wenn du von hinten rangehst und sagst, wie hier auch in dem Fall, es gibt ja auch, jetzt kommen wir ja auch noch zu dem Thema, warum man NA-lockt und warum nicht. Ja, dann werden die auch weg vom Fenster, weil du ja immer die Möglichkeit hast, so schreibt es Groundspeak und so ist auch keiner böse. Wenn wir was verändern wollen in dieser Regel, ja, also da bin ich auch wieder hin und her gerissen. Also ich, da bin ich wahrscheinlich zu sehr Community-Denker. Aber vielleicht tust du dir das als Reviewer auch nicht an, Community-Themen nach Seattle sozusagen. In so einem Fall. Vielleicht musst du halt irgendwie kommunizieren, warum, warum gibt es im Groundspeak Shops Vermessungspunkte, wenn Geocaches nicht vergraben werden? Als Beispiel. Ich sag mal, ich will das auch gar nicht, dass das weitergemeldet wird, weil dieses Beispiel, was er hier gebracht hat, ist ganz gut. Jetzt ist er ja archiviert worden, wegen diesem einen, der da rumgepöpelt hat. Ganz ehrlich, einen, der jetzt Caches archivieren lässt, weil Käfer da reinfallen und verrecken lassen können, glaub mir, der cacht sowieso nicht lange. Ja. Und dieses Problem ist mir einfach viel zu klein. Wenn man da so rumrührt, dann fängt Groundspeak an, hellhörig zu werden. So, jetzt ist ein Cache dicht gemacht worden. Und die anderen 99, die im Umkreis noch liegen, die bleiben offen, weil da schreibt da kein NA. Also, ich würde so mal, ein gutes Beispiel ist auch, wenn in Deutschland eine Autobahn gebaut wird, dann ist immer ein Vogel, ein Lurch in der Gegend und es gibt immer irgendjemand, der sagt, der Vogel ist schützenswert und der hält den ganzen Bau auf. Und das sind halt auch solche Leute da. In ihrem Ereignishorizont mag das völlig vernünftig sein. Alle anderen fragen sich, muss das denn so sein? Zumal ich diese Regel gut finde, dass die gibt. Ganz ehrlich. Nee, ich aber ahne sonst, was passiert. Hör auf, wir haben hier in Neuwulmsdorf einen. Da ist jeder verschissene Cash verbuddelt. Flag, Kuddel, ich weiß nicht, wie er jetzt gerade wieder heißt. Der ändert auch jedes Jahr seinen Namen, weil seine Cashes schon keiner mehr machen will. So scheiße sind die. Aber ehrlich, jedes Mal verbuddelt er die Dinger. Und zwar richtig verbuddelt. Da wird alles umgegraben dann vor Ort. Ich finde diese Regel mit nicht vergraben schon gut. Dass sie ein bisschen pissig angelegt wird, ist was anderes. Aber grundsätzlich würde ich diese Regel überhaupt nicht anfangen aufzuweichen, sondern dann die Ausnahmen vielleicht dazu schreiben. So wie dieser Hydrant. Das ist schon schwierig. Der nächste kommt und sagt, oh, ich habe einen großen Hydrant. Der muss ja 3 Meter tief im Boden. Ja, nun, du kannst ja, also wir sind ja hier nicht, was ich auch mache, wir sind ja nicht beim Sondeln, ja, wo du etwas, was vergraben ist, findet, sondern du suchst es ja so. Also da ist es ja vergraben und hier musst du den Geocache sehen. Ja. Wenn die Regel wirklich verändert werden sollte und ihr meint, da ist Verbesserungsbedarf oder sie ist nicht mehr zeitgemäß oder sie bedarf einer gewissen Anpassung, jetzt geht das Fenster wieder zu, auf. Wie jedes Mal. Ja, es geht auf, genau. Wie zum Beispiel das Thema Vermessungspunkte, was ich gerade gesehen habe. Ja. Dann muss man sich halt zusammenschließen oder genügend sammeln und das Thema halt an Groundspeak herantragen, aber auch entsprechend begründen und nicht alles ist scheiße und so, sondern versuchen auf einer Kompromisslinie zu sein. Und dann muss man auch akzeptieren, was Groundspeak dazu sagt. Übrigens, ob die rechtlich nicht ändern können, das weiß ich jetzt nicht, aber ganz wichtig, das finde ich so schön auf den Punkt gebracht, nämlich, das habe ich als erstes gedacht, als ich das gelesen habe, was Grisou da schreibt. Meist liegt das Problem noch wo ganz anders. Cacher A macht Cacher B nicht, dann nimmt man sich gegenseitig die Sandförmchen weg. Ja. Danke. Das ist nämlich wirklich zu 90% stelle ich das auch immer wieder fest. Wenn die sich richtig anpissen, gucke ich mal als erstes, wie lange geht denn das schon zwischen denen? Und dann merkst du, es geht überhaupt nicht um diesen Cache. sondern irgendwann sind die sich mal gegenseitig auf die Füße getrampelt. Oder es ist ein Owner, der sowieso so ein richtiger Klugscheißer ist, der dir richtig vorschreiben möchte, wie du seine Caches machst, der sich irgendwo richtig mal unbeliebt gemacht. Also ganz, ganz oft hat das nichts mit dem zu tun, was man eigentlich mitkriegt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, das ist halt, war letztes Mal auch wieder so, ich weiß gar nicht, so eine Facebook-Diskussion, da fiel das auch so oft. Ich las das so mit und irgendwann habe ich den eingefragt. Die habe ich hier drauf irgendwie. Ja. Beschädigung, ne? Ja, genau. Hatte ich irgendwann gefragt, was hast du denn jetzt für ein Problem? Ich verstehe deine Aussagen gar nicht mehr. Ja, dann müsstest du die ganze Geschichte, ja. Da ja, musste ich wieder, okay, ihr diskutiert gar nicht über diesen Fall, sondern ihr mögt euch sowieso nicht. So einfach ist das. Das ist auch was mich auch bei dieser Diskussion wieder störte, war auch dieses ganze, ja, warum hat denn der nicht das, warum ist der so feige und hat das per PM gemacht? Und kann ich euch sagen, warum Sockenpuppen und per PM? Kann ich euch sagen, es hat nichts mit Eier in der Hose zu tun und das hat auch nichts mit Mut und sondern man hat einfach keinen Bock, sich das Gelulle anzuhören. Und die mich immer fragen, warum machen die das anonym? Da frage ich immer zurück, warum willst du denn wissen, wer das war? Wenn es dir um die Sache geht, reicht es doch, die Begründung zu lesen und nicht, wer das war. Naja, da werden sie dir natürlich sagen, sie wollen die Begründung offenlegen. Also offenlegen. Selbst wenn die Begründung da ist, nein, sie wollen unbedingt wissen, wer es war, damit sie einen haben, den sie ankacken können. Um nichts anderes geht es da. Und Eier in der Hose, das sind alles nur schöne kleine Tricks, um den dazu zu kriegen, sich zu outen. Und dann kriegt er Prügel. Das ist alles so absurd Kinderkack. Das ist in der Tat so. Ich will noch kurz auf Kleider reingehen. Das weiß ich nicht. Ich weiß es ja nicht. Natürlich können wir jetzt sagen, das ist rechtlich nicht änderbar. Aber wir sagen viele Dinge, die rechtlich nicht änderbar sind und die dann trotzdem einfach gemacht werden, weil es ist ja kein Grundgesetz, um das es hier geht, sondern es ist einfach eine Regel und die kann man sich ja nochmal zu Gemüte führen, ob die so richtig ist. Zu diesen NA, das sehe ich ähnlich. Ich bin jetzt meistens, also eigentlich habe ich noch nie hinten rum. Nö. Ich logge die NAs öffentlich. Ich habe da kein Problem mehr mit, weil jede Mail, die mich erreicht, aufgrund dieses NAs, nach zwei Sätzen weiß ich, ob ich die weiterlese oder nicht. Schmeiße ich weg. Papierkorb, fertig, interessiert mich. Aber das ist, was Jörg ja schon sagt, die Mails kommen. Und das kann noch so begründet sein. Ja, das ist egal. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe NA gelockt bei einem Cache, der Ich drehe mal mein Mikro ein bisschen weg hier, weil ich muss mal Leni. Leni ist übrigens schuld, wenn ihr das geknatscht, das sind die Chips. beschwert euch bei Leni. Der hatte einfach nur noch einen nassen Klumpen an Logbuch drin, hatte schon drei NMs hinter sich, also jetzt nicht jeden Tag, sondern über einen gewissen Zeitrahmen und war einfach nur versifft. Und ich logge NA, muss mir nachher anhören, ja, warum ich die Dose nicht ausgebe. Da habe ich keinen Bock drauf. Die Dose nicht aus, ich tausche das Logbuch nicht aus. Wenn das leer ist, wenn das ein Klumpen ist, hau ich die Scheiße weg und log in NA, ja. Und so kann ich das auch nachvollziehen hier. Vielleicht gab es wirklich, so wie Jörg sagt vorher, irgendwie eine kleine Diskrepanz zwischen denjenigen. Ja. Und wenn er es jetzt öffentlich gemacht hätte, dann wäre da angegangen worden. Es gibt ja alles. Es gibt Leute, die reden ewig nicht miteinander. Wir sind hier in einem Hobby. Das macht man sich halt eigentlich nicht vergessen. Es ist ein Hobby, es ist eine Banalität. Und letztendlich, der Owner stirbt jetzt auch nicht, weil der Cache archiviert ist. Und wir haben jetzt auch nicht den super Geocache verloren. Selbst wenn ein Cache von Mistvieh jetzt archiviert wird, dann geht die Welt nicht unter. Das mag schade sein und dann wird es wahrscheinlich einen Aufschrei geben, wie konnte nur dieser Geocache weg sein, aber das legt sich alles nach einem halben Jahr. Wir haben genügend Geocaches, es ist jetzt nicht so, dass irgendwas wegfällt, was man irgendwie merken so könnte. Übrigens rein recht, also, weil gerade kommt, Groundspeak kann doch als Plattformbetreiber nicht öffentlich erlauben, auf fremden Grundstücken Fundamente zu gießen, es wird halt geduldet, bis es einer anzeigt. Das glaube ich nicht. Ich glaube noch nicht mal, dass die rechtlich belangbar wären, weil sie verstecken die Caches nicht. Sie bieten einfach nur eine Plattform, auf der die gelistet werden. Wenn jetzt einer ein Fundament irgendwo gießt, dann hat Groundspeak gar nichts genehmigt. Groundspeak listet nur das Listing. Also ich glaube noch nicht mal, dass die wirklich rechtlich überhaupt belangbar in irgendeiner Form wären. Also das ist es nämlich. Das könnt ihr euch angucken, worum Plattformen, und sei es besten Beispiel jetzt Amazon, Facebook, was weiß ich, Instagram, was es nicht alles gibt, warum alle eine Plattform haben wollten. Die halten sich nämlich immer an ihren Regeln schön raus. Ja. Du bist Eisbetreiber, du hast das Foto gepostet, du bist angreifbar. Man kann höchstens von dir verlangen, dass du irgendwas entfernst, beziehungsweise den Preis gibst. Genau. Mehr nicht. Genau. Und es geht ja jetzt auch nicht um Fundamente zu gießen, sondern es gibt ja nicht nur 10 Meter Loch. Wird ja ein Fundament gehabt haben, sonst hält er ja nicht. Ja, aber ja, das stimmt schon. Ja, aber ich meine, es ging ja hier darum, ob man diese Regel vielleicht mal an Kornsprojekt, ob es da eine Abstufung gibt. Es gibt ja einen Unterschied zwischen 10 Meter Loch verbuddelt und Fundament gegossen und einen Vermessungspunkt reingedrückt. Beides ist eigentlich verboten, aber diesen Unterschied muss man sich halt klarstellen. Der ist gut. Sie lassen sich doch bei dem Cash bestätigen, dass eine Genehmigung vorliegt. Also muss auch das Fundament genehmigt sein. Ja, das stimmt. Ja, also ich will nochmal weil sich so viele Mühe geben, will ich mal einmal kurz die Meinung, die per Kommentar reinkam, anreißen. Also gar nicht groß. Ja, warte mal kurz. Nochmal zu Kleider. Das ist richtig in den USA, aber da sind wir ja jetzt nicht in Deutschland. Ja, also das ist ja in der USA ist es so, wenn du es gemacht hast und es wurde nicht davor gewarnt. Du musst den Satz dazu sagen. Also in den USA zahlt man Millionen für Katzen in den Waschmaschinen, wenn nicht gewarnt wurde von Waschmaschinenhersteller. Ja. Bei uns ist es genau umgekehrt und man sollte sich das immer vor Augen halten, weil sonst hast du nämlich auch diese Beipackzettel, die gibt's auch nur in den USA. Kaffee zu heiß, über die Hose gegossen, stand nicht drauf, konnte ich nicht wissen. Bei uns ist die Gesetzeslage anders. Da bist du ja mündig. Ja. Lachen Sie alle. Trotzdem die Meinung einmal nochmal so. Es kam einiges rein, auch über Facebook, über alles Mögliche. Ruja zum Beispiel meinte, die Regel wäre falsch ausgelegt. Das glaube ich moralisch auch, aber in der Praxis nicht. Die Regel ist genauso ausgelegt, wie Graunzwig sie gemeint hat. DL3BZZ hofft, das passiert nicht öfter. Das kam meiner Meinung sehr nahe übrigens. Herr Michel meinte, er nutzt sozusagen einen, der aufgegeben wurde, wie das dann ist. Dann würde ich sagen, ist kein Problem, weil dann ist es, also wenn er das belegen kann, darum geht es nämlich immer. Wenn man dann belegen kann, okay, der stand da vorher schon, nur die Stadt benutzt sie nicht mehr und ich habe die Stadt gefragt und darf da was reintun, dann habe ich ja kein Loch gegraben, dann war das Ding da. Und das wird ja auch so sein, weil du ja nicht einen, nutzt genau, ja keinen Hydranten. Genau. Poilettentapir. Ich habe extra mir einen Link gemacht, ich gehe jetzt nicht auf. Also das liest wirklich im Bericht, also auf unserer Homepage gab es ja einen kurzen Blogartikel dazu. Und liest mal bei, der hat das sehr gut geschrieben, aber zu viel, um das jetzt hier vorzulesen, sonst kommen wir heute mit 3 Stunden nicht aus. Dann kam Zack hier nochmal, der hat auch nochmal auf den Leake de la Goldschatz hingewiesen. Da hat er recht, auch der wäre normalerweise ein Problem. Ich möchte nochmal, weil er sagt, ich möchte zu Toilettentapier rein, weil er sagt im Punkt 5, ich denke, dass Nölende Deutschland vermutlich das einzige Land weltweit ist, welches die Verbrabungsproblematik hat. Ja. Wird man in Kronstedt kaum umstimmen können? Könnte man das überhaupt irgendwie? Genau darum geht's. Also die Frage ist jetzt, hier wird auf hohem Niveau genölt. Ja. Mir ist persönlich jetzt auch nichts bekannt, dass man versucht hat, mit Kronstedt genau über dieses Thema, wenn wir hier eine Problematik haben, die ja scheinbar immer dann ist, wenn sowas mal archiviert wird. Ja. Vorher regt es ja auch keiner drauf auf, mit Kronstedt den Kontakt zu suchen und was zu ändern. Weil dann könnte man das ja auch so publik machen, wir haben es jetzt gebracht, aus den und den Gründen wird es nicht geändert, dann wäre das Thema auch durch. Aber wie wir häufig so sind, wir nölen sehr häufig rum oder wir regen uns stark auf für eine Woche und dann ist es wieder vergessen. Ja. Trotzdem nochmal zu Kleider ebenfalls, den Kommentar bitte lesen, der ist zu lang für hier. Bayab findet das auch spannend, ist aber eher für Gelassenheit mit solchen Caches. Und der sagt auch, der Reviewer kann nicht anders. Das war sowieso so ein allgemeiner Trend, hatte ich das Gefühl, dass ein Reviewer das auch gar nicht so übel genommen wird. Da ist wohl nur wieder einer ausgeflippt, weil er aus irgendwelchen anderen Gründen vermutlich ein Problem mit seiner OKG hat. Ja. Party Fraction war dann auch wieder sehr umfangreich. Es lohnt sich aber echt, die Kommentare auch mal zu lesen. Die Leute haben sich da echt Mühe gegeben, auch mal umfangreich zu begründen, warum sie das wie sehen. Das fand ich echt spannend. Wie komme ich denn jetzt hier wieder aus den Kommentaren? Ich habe nicht eine Hauch einer Ahnung. Nervig. Dann kam noch Marc Kronzbein. Er findet es okay, solange der Kescher nicht graben muss. Auch da bin ich dicht bei ihm, aber nach der Regel sehe ich es halt trotzdem so, wenn da sich einer beschwert, dann muss der halt weg. Dann Katrin und Gerwin, das würde ich auf jeden Fall lesen, denn das ist mal die Reviewer-Sicht. Und die haben das schön auf den Punkt gebracht, was wir jetzt eigentlich auch so mehr oder weniger in Anführungszeichen rausgearbeitet haben. Wenn das gemeldet wird, haben sie einfach keine Chance. Punkt. Dann zwischendrin kam auch noch so ein schöner Kommentar. Zaku, Zaki, ihr liebt Katrin und Gerwin, ja. Das stelle ich mir jetzt nicht bildlich vor, Zaki. Zaki, was auch immer du magst, du weißt, es sind zwei. Ja, auch Gochereiter gelassen. Vielleicht hatten Ona und Kescher auch schon vorher Zank. Das war auch die Vermutung, die wir auch schon angesprochen haben. Das war nur mal so ein kurzer Abriss von allen, die da so irgendwo in irgendwelchen Bereichen was zugesagt haben. Was mir jetzt an dem ganzen Thema so ein bisschen fehlt, gut, wir haben es jetzt ein bisschen in die Öffentlichkeit gezogen durch diesen Beitrag. Aber was sagt eigentlich der Ona dazu? Natürlich, was sagst du als Ona dazu? Du kochst erstmal, aber vielleicht sieht es der Ona völlig gelassen. Eben, das glaube ich auch. Und ich kann nur an jeden appellieren, das auch völlig gelassen zu sehen. Man kann jetzt, aber du kannst ja was dagegen machen. Also gerade wo auch hier der Liekedeler Goldschatz wird ja hier auch immer wieder angesprochen. Ne? Jetzt muss ich erstmal überlegen, welcher ist das? Ist das der von Müstvieh oder ist das der andere? Das ist doch der von Müstvieh, der mal nicht. Ist der noch wieder bei Müstvieh? Also es gibt zwei. Es gibt die Liekedeler Goldschatz. Und das andere ist die Piratenkiste. Das, genau, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Hieß die Piratenkiste? Nee, aber das so in der Richtung war irgendwie. Das war irgendwie, das war, glaube ich, der Bonus von. Ich weiß nicht, es gibt zwei an der Elbe. Und dazu muss man mal sagen, genau da sehe ich nämlich das Entscheidende. Kann man da so spoilern? Wir haben, ich glaube, schon mal gespoilert. Also pass auf, kennt, das glaube ich, sowieso mittlerweile jede. Also es ist der Ex-Mistvieh. Es gibt zwei Stück an der Elbe. Und die sind beide am Strand vergraben. Also richtig tief vergraben. Wir reden da vom Meter buddeln, musst du fast. Ja. Ich weiß es von Gerald, also Mistvieh, dass seiner sogar immer jedes Jahr tiefer rutscht. Also der musste einmal im Jahr dahin den rausholen, weil der einfach samt Waschbetonplatten im Strand verschwand irgendwann komplett. Also der sackt nach unten weg irgendwo hin. Kein Mensch weiß wo. Ja, wenn, den Sand, zieht die Elbe irgendwann mit raus ins offene Meer wohl. Das ist wirklich wahr. Und da würde ich doch zum Beispiel tatsächlich mit dem Review oder auch mit Appeals, kann man ja Bilder von machen, sprechen und sagen, hier ist kein Problem, weil selbst wenn du 3 Meter tief gräbst, es kommt die Flut und das Loch ist weg. Komplett. Also habe ich noch nicht gesehen, dass danach noch irgendwas zu sehen wäre. Nach jeder Flut ist das Loch wieder weg. Also kein Thema. Ja, außerdem, da kommt ja häufig, genau bei dem kommt ja häufig, aber der ist ja verbuddelt und das darf ich ja auch. Und warum gab es denn da kein NA? Also, auch bei dem gab es schon NA, auch bei dem gab es schon Beschwerden hinten. Jetzt muss man sich das, aber wenn das einmal entschieden ist, dann ist es auch entschieden. Und wenn er die Entscheidung hat, dass dieser Geocache so ist, dann kannst du jetzt jedes Jahr ein NA locken oder jedes Jahr dich darüber beschweren. Da wird nichts passieren. Nee, Grenzfaser, oder wie heißt das immer so schön? Noch nicht mal das. Wenn Appeals oder sowas entschieden hat, dann ist es entschieden. Naja, meine ich ja. Im Prinzip, Grenzfaser ist ja, wenn einmal gesagt wurde, ja, so gut, ja, aber er ist so alt, dass er vor der Regel schon da lag. Dann ist das halt so. Ja, der kann ja auch nach der Regel da liegen. Wenn das so entschieden ist, dass im Sandbuddeln kein Dings ist für diesen Geocache, darauf kann man keine Ableitung machen für andere, dann ist es halt da. Wieso hat Techel den denn jetzt so nicht mehr, Mistvieh? Ich glaube, ja doch, der ist doch schon zweimal gewandert. Der ist da erst von Mistvieh zu hier. Ich weiß nicht. Püpsi und von Püpsi wieder zu Mistvieh und von Mistvieh, ich glaube, jetzt zu Techel. Aha. Ja, aber warum? Weil es für ihn ist es auch eine Guckerei und auch Thema. Püpser hat die den auch? Ja. Aber der hat keine Zeit, er muss seinen nächsten Nachtcacher vorbereiten, den er letztes Jahr schon rausbringt. Mehr als ein Teaser-Film habe ich davon ja nie gesehen. Vom neuen Dobranski. Mhm. Ja. Kleiner Seiti muss man sein. Also, Griso hast du gerade rauskopiert, ne, oder? Da steht's ja dann so. Cache ist in Gegend genau. Guidelines komplett vergraben. Dazu wurde aufgrund bestehender Eigenschaften der Location vorab eine Ausnahmegenehmigung von den Reviewern erteilt. Was glaubst, wenn der Satz da so drin steht, ich habe jetzt nicht geguckt. Doch, das hat er reingeschrieben. Naja, warum steht er denn wo so drin? Weil sich zwischenzeitlich natürlich. Wir beschwert haben, ja. Ja, genau. Also auch bei sowas läuft es dann auf, ja. Also ein bisschen mehr Gelassenheit, ein bisschen mehr Ruhe. Hoffentlich wird das keine Stereo. Das, Wenn du den Mix hörst, ne, dann überspringst du ja mal die Knusper. Aber wenn es eine Stereo hört, dann wird auch ein linken Ohr Ding und auf dem rechten Ohr mal geschipst. Ja, bist du in der Linie beschweren. Kann ich nichts für. Das ist super. Chips kann ich nicht liegen lassen. Die große 30 Gramm Tüte. Sind wir mit dem Thema jetzt eigentlich abgehandelt? Dann würde ich nämlich gleich das nächste bringen. Das schließt genau daran an. Ich würde noch sagen, um ein Fazit zu ziehen, wenn sich darüber einer beschwert, dann muss das nicht gemacht werden. Punkt. So scheiße das ist, wo man das finden kann und ich auch persönlich finde, dann muss man auch vielleicht mal erwachsen genug zu einem Mund abwischen, fertig. Also zu sagen, ja, es ging die Regel, da beschwert sich jetzt ein richtiger Korinthenkacker, das kann man sich auch ruhig so sagen, das beleidigt man ja in dem Sinne keinen, wenn man sich das für sich selber denkt und macht den dicht und dann legt man ihn halt neu. Mein Gott, es gibt solche Leute, die sich über alles aufregen, es gibt Schiedsrichter, die nach Regeln handeln müssen. Ich weiß nicht, warum das immer gleich in so einem beleidigenden Ton dann abgehen muss. Oder überhaupt in aufgeregtem Ton. Bleibt doch einfach mal gelassen, sagt schade um den Cash, aber ist halt so. Mein Gott. Genau. Dazu will ich kurz noch wieder aus unserer lieben Bindestrichgruppe. Da hat nämlich der Hoja hat da nämlich, ich glaube, es ging um die dunkle Burg. Ich war jetzt wirklich ein bisschen raus. Hat sich da auch ein wenig aufgeregt. Mann, da ist irgendwas abgerissen oder so oder total beschädigt worden, der Geocache. Und er wollte jetzt halt wissen, was er machen soll. Ja, und ich lapidar, wie ich manchmal solche Dinge lese, habe ich dann reingeschrieben, archivieren. Was dann, muss ich ehrlich sagen, jetzt nicht vom Owner, also nicht von Hoja kam, sondern kriegt dann so eine Messages, sagen wir mal von unbeteiligten Dritten, die dann, ja, wie kannst du das einfach schreiben, das ist ein guter Cache und so weiter und so fort. Natürlich tut's mir um jeden guten Geocache ja. leid. Absolut. Aber wenn es mich als Owner sowohl finanziell als auch nervlich trifft und ich wirklich jedes Mal vor der Entscheidung stehe und ich zitiere jetzt hier mal den Nachtcache, den ich mal hatte, investiere ich noch rein oder baue ich mehr zurück oder was mache ich? Dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du dann diese Zuspruch auch nicht mehr reicht. Natürlich wird ja jeder im Forum sagen oder in irgendwelchen Facebook-Gruppen, ja, musst du alles scheiße, hatte ich auch bei dem, dann musst du aufbauen und die Finder werden einfach bescheuert. Ja, dann archivieren. Dann ist es halt so, dann gibt's diesen einen Geocache wieder weg. Ich glaube, das überlebt man auch. Nach einem halben Jahr hat man sich dann auch dran gewöhnt. Dann kann man vielleicht einen neuen legen oder legt keinen mehr. Aber für ganz Deutschland, für diese Geocaching-Szene, die da ist, ist die Auswirkung wirklich gering. So einfach ist es. Ja, absolut. So, also an euch Owner, wenn ihr euch genervt fühlt von irgendwelchen Findern, baut es besser und selbst wenn ihr es noch so massiv baut und dann, es kann ja einen geben, der euch auf den Kicker hat, der wird immer euren Geocache beschädigen. Ja. Da müsst ihr einfach sehen, ist es mir diese finanziele, was ich da reinbuttere. Gibst du mal rüber? Schmeiß die Tastatur einfach runter, kannst du dir recht an. Das finanzielle Wert, da weiter den Geocache am Leben zu erhalten oder ja, schmeiß runter. Oder stelle ich ihn ein. Ja? Ja. Also Ruhm, Ehre, das ist alles. Das wird, am Anfang dachte ich auch bei meiner, das ist ja super geil, wenn du jetzt einen Geocache legst, dann kriegst du Favoritenpunkte und dann bist du so, es interessiert keine Sau. Die Leute sehen den Cache, das ist ein Momentereignis, die finden das ganz toll. Es gibt verschiedene Owner, die sich dann in Blogs und in YouTube-Videos oder so äußern und super genial sind. Und dann gibt's gehypt, also es gibt ja Mitteldeutschland viele und dann jeder kennt den und auch hier in Hamburg gibt's dann ein paar, jeder kennt den. Im restlichen Deutschland sind die völlig unbekannt. Ja. Und so müsst ihr das einfach sehen. Das ist leider so. Das ist wieder der Spruch, den wir ja auch schon mal hatten. Die Ruhe liegt die Kraft. Genau. Immer schön durch die Hose atmen. Ich finde das toll, dass immer OneNote sich beendet. Jetzt haben wir auch eine Stunde komplett mit diesem Thema fast eine halbe. Wir haben ja vor. Ja, wir wollten noch zwei Stunden machen, ne? Ja, ich habe heute auch, ich habe ein bisschen, bin gesundheitlich etwas angeschlagen. Also jetzt muss ich mal in meins reingehen. Übrigens, diese Lind-Dinger, die kann ich dir auch empfehlen, die schmecken auch sehr gut. Ich fress mich hier durch dieses komplette Paket. Hast du eigentlich, jetzt machen wir ein bisschen, es dauert ein bisschen Boulevard, ein bisschen was Witziges. Wir machen ja fast nie Boulevard. Nein, hast du nicht. Also hast du denn das was mitgekriegt, was bei dem Geocache Alte Ulme von Bolter Mühle GC4Z35Z abging? Nee, habe ich das hier drin? Ich fasse es kurz zusammen. Im Jahre am 15.03. Ja, warte mal, wie war das denn? Am 15.03. 2014 schickte Onkel Fetja ihn ins Archiv. Am 15.03.2014 gab es dann eine ONA-Maintenance nach dem Archiv. Am 8.08.2016 schreibt der ONA: Hallo liebe Geocacher oder hallo liebe Cacher, auf unserer letzten Touren durch den Nationalpark haben wir gesehen, dass der Weg zur alten Ulme wieder ausgeschüttet ist. Also haben wir den Cache neu platziert und denken, dass es nun auch seitens des cachenden Rangers keine Veranstaltung gibt. Wir würden uns freuen, wenn der Cache wieder aktiviert werden kann. Viele Grüße aus der Poltermühle. 2 Jahre nach der Archivierung gibt's noch Ornamentenance. Aber schön ist, dass das auch noch im Reviewer auffällt, weil der hat dann geschrieben, ja, der Cache wurde schon 2014 archiviert. Ich bitte um sofortige Entfernung der Dose. Der Cache wird für weitere Logs gesperrt. Die sind also dahin, haben gesagt, ey, du kommst zur alten Ulme oder was auch immer das ist. Ist wahrscheinlich eine alte Ulme. Mhm. Da hau ich mal wieder eine Dose hin, weil ich habe die vor 2 Jahren mal weggenommen. Ist auch im Archiv gewesen, habe nie was gemacht. Mach jetzt eine Ornamentenance, weil ich zufällig da bin. Und schreibt das einfach mal so rein. Wenn da gar keiner reagiert hätte, würde da einfach eine Dose vor sich hinschimmeln. Aber geil, oder? Von Ocean haben sie doch auch mal so ein 3 Jahre altes Ding wieder dearchiviert. Ja, da redest du normalerweise mit dem Reviewer und gehst nicht hin, legst eine Dose und machst dann eine Ornamentenance. Dass das überhaupt bei einem Reviewer aufpoppt, ist schon, ne? Also, wenn der einmal archiviert ist, man kann die wieder rausholen. Nach 2 Jahren wird es ein bisschen schwierig. Ja, aber da muss man den anschreiben zu, ne? Meine ich doch. Aber nach 2 Jahren wird es echt ein bisschen schwierig, oder? Ich sehe den Sinn überhaupt nicht, wenn, dann würde ich ein neues Listing machen, fertig. Na, es gab ja schon Leute, die haben einen, also die haben waren ewig nicht bei der Wartung, dann wurde der irgendwann archiviert, dann haben sie ein halbes Jahr später eine Not gelockt, hab das Logbuch jetzt erneuert, es kann wieder gesucht werden und wundern sich jetzt wahrscheinlich immer noch, warum keiner kommt. Aber wahrscheinlich kommt noch irgendjemand, der ein altes PQ auf dem Gerät hatte. Man weiß das ja immer nicht. Nee, der hat seine Karriere beendet. Also der Cache nicht mehr. Ja, man weiß es nicht. Ich bin gespannt. Der 2 Jahre alte Rätsel noch die Befestigung der Dose findet an Station 1. Solche Leute gibt's immer wieder. Genau, ja. Wie Leute, die sich an Käfern stören. Also ich fand's einfach genial. Nicht an Käfern, an toten Käfern. Das ist ein Unterschied. Er stört sich daran, dass die Käfer sterben in diesem verbuddelten. In diesem Hydranten, Hydranten reinkommen sollen. Aber die buddeln sich durch und fallen dann nach unten und dann sind sie tot, weil sie nicht wieder rauskommen. Die dürfen ja nicht buddeln. Nee, klar. Käfer schon. Was ist, das ist Wirde, Cash. Ach so, der Ummendorfer Hauskreis. Ich habe mich wieder für ein Event angemeldet. Ich war ja bei einem Event. Ich habe mich für Bremerhaven angemeldet. Ach, weißt du, wir brauchen? Wir brauchen so einen Spieler. So vom letzten Mal, die würde ich jetzt einfach drücken. Nee, ich fahre nicht mehr auf Mega-Events. Das ist nichts für mich. Ich hab lange überlegt, aber die waren so konsequent. Ach, guck mal hier, von Leni übrigens, die hat auch Pins. Oh. Cool, ne? Für jeden einen. Also ich muss Lenis Paket nochmal loben. Also zum einen fresse ich mich ja immer noch durchgehend dran, dick durch. Und sie hat auch ein paar geile Pins dazu geschickt, wo sie mit ihrem Hundchen drauf ist und einer roten Leine dran. Das sieht echt stark, also wirklich toll gemacht. Ach, das die Leine ist aus Stoff, hast du gesehen? Ja, das ist aber auch kein Pin, sondern das ist ein Intim-Piercing. Ach so, muss ich den noch? Aber nicht jetzt hier. Dann mache ich das auch kein Foto heute Abend mehr. Nee, also wir haben, doch, das wird das Foto für den Podcast, das ist gut, muss ich mir nachher merken. Es geht um das Event am Meer 2017. Event am Meer ist 2017 oder 2018? Wenn du gebucht hast, 2017. 2017 irgendwann im Mai, meine ich. Also persönlich, ich glaube, ist eine schöne Location. Da kann man hinfahren. 2027 ist es nicht. Dafür kriegst du nämlich bei HRS keine Buchung. Habe ich schon getestet. Für was? Wenn du ein Hotel jetzt für 2027 buchen willst. Das für 2018 schon nicht. Habe ich auch schon versucht. Also ich für... Irgendwo wollte ich gucken. Nee. Also kriegst tatsächlich im Moment... Also ein Jahr scheint so eine Art Limit zu sein beim Buchen vorher. Ich fahre wahrscheinlich nicht den 6. Mai 2017. Komm nicht. Ach, übrigens HRS, ne? Weißt du, dass die 15% kriegen von dem Hotel? Ja. Auch das finde ich aber eine Menge Geld. Ja, deswegen sagen die Leute dir ja auch, wenn sie das nächste Mal hierher wollen, nehmen sie es einfach so. Wieso habe ich jetzt beide Zettel? Das ist deine. Nee, wir hatten im Harz für meine Eltern eine Woche gebucht und da hatten wir angerufen, weil ich das vorher bezahlt haben wollte, weil es ein Geschenk sein soll. Und die erzählten, dass es 15% ausmacht. Krümel hört nicht mehr live mit. Also wenn Krümel jetzt live mithört, dann stimmt bei uns zu Hause irgendwas nicht, Griso. Wieso fährst du nicht mit hin? Hast keine Zeit oder? Oder interessiert dich nicht? Nee, das ist tatsächlich so, wie ich sage. Also es interessiert mich location-technisch dann doch nicht. Man muss einschränkend sagen, dass ich in der Gegend mal gewohnt habe, wie so in so vielen anderen Gegenden in Deutschland auch schon. Und wenn man so wohnt, kennt man auch viele, also ich habe nicht in Bremerhaven gewohnt, sondern in der größeren Stadt in der Nähe immer. Da gibt es eine größere Stadt. Ja, da unten drunter, wo das Hafen nicht dran ist. Das ist und dann kennt man die Gegend natürlich. Auch sonst, ich bin einfach wirklich kein Fan von Wiederholungen. Also ich wäre jetzt gerne zu diesem Coinfest in Berchtesgaden, aber ich habe keine Zeit. Das war interessiert mich. Ja. Ich würde jetzt auch nicht zum fünften Mal zum Tippitappi 3 fahren. So schön wie das Event ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin einfach kein Typ, der jedes Jahr oder alle 2 Jahre einen Urlaub in dasselbe Hotel auf dieselbe Insel fährt. Als Beispiel. Das trifft's am besten. Mhm. So. Ich mach's ehrlich gesagt, weil es zu dicht dran ist. Ja. Das ist das einzige Mega, nächstes Jahr, wo ich nicht so weit fahren muss, deswegen will ich dahin. Ich war schon mal bei einem Mega, was dicht dran war, das war jetzt auch nicht so toll. Hier in Stade? Ja. Das war ein komisches Mega. Nee, ich habe mir überlegt, ich will wirklich nicht mehr so viel zu werden, weil ich das eigentlich langweilig langsam finde. Aber wenn schon Mega so in der Nähe, wenn überhaupt Mega, dann schon eins, das so in der Nähe ist. Und ich habe mir da jetzt Best Western Hotel, glaube ich, gebucht. Ja. Das ist sowieso ein geiles abgefahrenes Hotel auch noch dazu. Das ist im Hafen oder was? Ja. Und das steht so auf Stützen, das sieht ganz witzig aus, das Ding. Mhm. Und es ist mitten auf dem Eventgelände sozusagen. Und von daher, bei Wiederholung ist man meist enttäuscht, weil man dasselbe Schöne erwartet, meist enttäuscht. Nö, ich erwarte ja nicht schön, ich weiß ja, dass Bremerhaven eine hässliche Stadt ist. Also die Fischbrötchen schmecken immer noch so, aber wirklich, ich weiß nicht, was der machen soll. Also ich sag mal nicht, wer es geschrieben hat, aber das elende Mega in Stade, also das elende kommt jetzt nicht von mir, das steht da im Chat, das elende Mega in Stade will Stade-Tourismus auch wiederholen. Wie, Stade-Tourismus selber, diesmal ohne Geocacher oder was? Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Also zu Stade muss man mal ganz klar... Was ist denn das für ein... Ah, das ist ein Nia Hipfo. Achso, und Criso und Interceptor, da gibt's hier also schon wieder Gerüchte. Wer sagt, dass hier ein alter Mann redet? Nun nehmt euch mal zusammen da. Sag mal, jetzt mal eine Zwischenfrage. Eine entscheidende Zwischenfrage habe ich jetzt noch. Könnt ihr euch mal kurz... Hast du eigentlich schon so einen Malteser gegessen? Nee, das ist nicht mein. Die ganze Bonchen-Kram ist... Ja, in so einem Ding sind ja meistens nur 2 drin. Ich habe aber schon 2 gegessen. Das wäre das dritte. Ja. Das ist eigentlich total unüblich, weil es sind immer nur 2 drin. Ich glaube, sie hat alles, was sie so über Jahre hat, liegen lassen. Okay. Das ist ja das Gute bei Weibern. Irgendeiner geht vorbei und sagt, boah, bist du dick geworden. Die können so dünn sein, wie sie wollen. Ist völlig egal. Zack, ist alles an Schokolade übrig. Und ich habe das gerne genommen. Ich habe letztens das Foto von Himberger wieder gesehen, irgendwo aus Halloween, wie er so Schokoäpfel, aber nicht mit Äpfeln, sondern mit Knoblauch macht. Knoblauchzehe, Ding rein und dann eine schöne Schokolade stauchen. Ja. Sieht das aus wie ein Schokoäpfel. Und dann den Kids mitgeben. Hier Schokoäpfel, schön zum Essen. Naja, so. Kurze Abschweife. Hast du alles aufgemacht? Das ist ja unglaublich. Ja, das wollen wir wegessen, habe ich gesagt. Oh, geil. So, dann haben wir... Hier, ja. Brora, das ist die Frage. Was ist Brora? Empfehlen können wir das Mega-Event auf Rügen, wenn du in Brora noch nicht warst und diesen Bau da nicht kennst, dann kann man da hinfahren. Und Rügen ist eine schöne Insel. Wenn du schon da warst, würde ich genau dasselbe machen, was ich auch bei Bremerhaven gesagt habe. Sag ja, ich fahre nicht zweimal auf dieselbe. Also, ja, aber ich sag's mal ganz vorsichtig. Ich weiß es ja nicht, weil ich nicht da war. Aber ein Lost Place Event hat natürlich einen zu befürchtenden Haken. Ich muss das jetzt sehr vorsichtig formulieren, sonst sind wieder einige beleidigt, aber ich hätte so die gewisse Bedenken, dass ich dort auf lauter Menschen in Flecktarn finde, die allerhärtesten sind. Um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Zumindest die glauben, sie sind die allerhärtesten. Das ist was mich an so einem Lost Place Event tatsächlich, glaube ich, abhalten würde. Vielleicht ist das doch alles Einbildung, aber ich befürchte, das laufen dann alle so Typen rum, die sich jetzt gegenseitig zeigen wollen, wie lange er ist. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Also Flecktarn ist für mich so dieses Logo schlechthin. Zumal mal das Gebäude darf man ja sowieso nicht betreten, ist noch ein Museum drin und ein Hotel. Kann sein, dass immer irgendwas dafür war, aber das ist halt jetzt. Also wenn du es kennst, musst du da nicht hin. Wenn du die Insel geil findest und das noch nicht kennst, kann man das machen. Oh, Einschätzung. Übrigens, Stadetourismus wird sich wieder an dieselben beiden Owner wenden. Sie stehen ja wegen des Caches auf dem Kirchturm ohnehin in Kontakt. Ach, das ist dieser Kirchturm-Cache, wo man, ich glaube, da musst du für bezahlen und kannst auch nur zu bestimmten Zeiten nehmen. Den habe ich auch schon auf ignoriert. Das sind alles so Caches, weißt du, das hat so gar nichts. Könnte ich jetzt mal, da müssen wir es mal jetzt kurz einschieben. Ich war ja jetzt wieder durch halb Deutschland gefahren und zwischendurch, wenn du so abends im Hotelzimmer liegst und gerade wenn es so gefühlte 50 Grad Süditalien sind, gehst ja auch mal raus, um zu cachen und noch ein bisschen Luft zu schnappen. Was für, also ich habe das Gefühl, es gibt einfach nichts mehr dazwischen. Es gibt einfach nur noch Schrott und lange Wandermultis. Was dazwischen gibt's gar nicht mehr. Wer findet es denn geil, an einer stark befahrenen Straße eine Filmdose zu suchen, wo der Hint heißt, ihr werdet schon sehen? Und du das auf dem ersten Blick nicht findest. Wer findet das geil? Oder in irgendwelchen Kackritzen zu wühlen? Ich finde das nicht geil, also aber ich, das ist genau das. Ich war heute hinten am Grundstück vom Haus, wo keine Büsche mehr waren, aber soll ich angeblich am Busch suchen. Also da vom Hof des Hauses, da wohnt noch nicht mal der Owner. Da sollte ich jetzt am Zaun sehr abgelegen suchen. Wo ich auch so dachte, sag mal lieber Owner, hat die eigentlich einer ins Gehirn geschissen. Also seine erste Dose war schon geil, die war... Hättest du es oben reinpacken können, wie das üblich ist, in diese Rohre von so Wasserschildern. Nee, hat er unten neben dem Rohr in den Boden getreten, da wo alle Hunde hinpissen. Ja. Und so hat er vier Dosen gelegt. Nach der dritten habe ich aufgehört, weil ich echt gedacht habe, nee, also jetzt reicht's mir. Das hat mit Cash so gar nichts mehr zu tun. Was soll denn so ein Kack? Also Ich gebe dir ein ganz tolles Beispiel. Also ich vielleicht, jetzt muss man davon ausgehen, ich will das wirklich, ich bin nicht angezogen wie ein Geocacher, mir geht's einfach nur mal kurz raus. Ja. Nochmal eine kleine Runde gehen. Und möglichst was Einfaches suchen. Ich will kein Rätsel suchen, einfache Tradi. So filter ich die. 1515. Ein schöner Metallzaun. Wo du, da läufst du, ich glaube, weiß ich nicht, 10 Meter Metallzaun vorbei, ist auch keine Menschenseele. Da kannst du überall dein metallischen Mikro hinmachen. Ja. Vom Wegesrand schön greifen, machst den grün, interessiert keine Sau. Nein, der Metallzaun geht um die Ecke noch. Dann gehst du auf so einen zugeschissenen Hundetrampelpfad, wo eigentlich niemand langläuft, außer ein paar Hunde, musst noch mal 10 Meter rein und dann unten am Metallzaun, nicht mal magnetisch, sondern einfach dazwischen gesteckt. Wer findet das geil? Ja, ich weiß es. Also ich denke auch mal, wenn ich so den Cache versteckt habe, stelle ich mich doch davor und sag mir, warum sollen die Leute jetzt kommen? Ich habe auch mal zum Beispiel bei uns auf der Arbeit auf so einem, wo ich mittags immer lang spaziere, ist, ne, so ein Weg durchs Naturschutzgebiet. Da habe ich dann alle 300 Meter einfach hinter den Baum gepackten Dings hier, wie heißt er? Paddling. Da habe ich mir dann überlegt, okay, da geht's wirklich nicht um Suchen, sondern einfach mal, da läufst du 3-4 Kilometer und machst 5-6 Dosen. Da geht's um den Weg, weil der wirklich schön ist da. Aber da ist wenigstens ein Sinn hinter und da pisst doch kein Hund gegen, weil da einfach gar keiner ist. Aber so diese, also und dennoch so vor Fenstern irgendwo. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Ich wollte nämlich ein positives Beispiel bringen. Vielleicht ist das der, über den wir reden, weil ich war am Wochenende mal in der Lüneburger Heide. Und das Ding nennt sich einfach nur Verdauungsspaziergang. Ich klicke mal kurz drauf. Verdauungsspaziergang von Spigo und Timo 71. Ich sag's ja immer Leute mit Nummern, ne? GC6M3TA. Das sind ungefähr, wie viel sind's denn jetzt? 12 oder 13 Dosen, die am Wegesrand liegen und du läufst praktisch einmal so kurz um die Heide rein. So aller 200 Meter. Völlig entspannt. Du gehst da drauf zu. Es ist überall ein vernünftiger Hint. Welcher war das? Verdauungsspaziergang. Nee, den war der. Und du hast eine schöne Gegend und du merkst richtig, es geht um das Naturerlebnis. Wenn der hinten, wenn der jetzt mal etwas ungenau ist, ist auch noch ein Foto da. Ja. Da ist nicht, das ist immer ein Paddling, da gibt's auch keinen Bonus. Dass man das mal findet dann auch, ja. Ja, da gibt's auch keinen Bonus, keine blöden Bonus. Schreibaufgaben, sondern einfach schön gehen, entspannt, hat mir total gut gefallen. Also, kann ich euch empfehlen. Interceptor ist eingeschlafen, er bringt den Link nicht. Das geht ja gar nicht. Er ist auch gar nicht mehr da. Doch, ist noch da. Hm? Aber wenn wir schon bei den Caches gerade sind, dann ziehe ich mal die besonderen Caches davor. Ich war ja jetzt auch auf dem Event wieder, weil Heike ja nun zu einem Kosmetikwochenende, ich weiß nicht, zum Wellnesswochenende irgendwo im Hotel war mit ihrer Freundin. Und das habe ich dann genutzt, um mal wieder auch mal auf dem Event zu fahren in den fernen, fernen Osten. Ja. Und die Tour dahin war schon cool. Und da waren echt mal wieder schöne Caches zwischen. Deswegen, die muss ich wirklich mal loben. Jetzt stelle ich nach einer Stunde 18 die Lautstärke etwas anders ein, aber ist egal. Stellst du fest, dass das Teil nicht anders ist? Das wäre doch toll. Nee, anders ist anders. Das gucke ich mal ab und zu. Nee, also da waren wirklich ein paar tolle Caches. Übrigens hat Griso, hatte gerade ein Foto geschickt. So sieht das aus, wenn die Podcast hören. Ah. Du musst Bescheid sagen, wenn wenn die kleine Tochter dann weg ist, weil dann können wir die richtigen Themen auspacken. Die kleine Tochter, die hat er hoffentlich schon im Keller gesperrt, wie die sagt, da sitzt ein alter Mann. Ach, meinem Enkel. Enkel. Oh Gott. Meinem Enkel? Ja gut, für die dürfen wir alt sein. Ja, okay. So, lass mal gucken. Einmal GC6NTXC, also GC6NTXC, hin und weg in Klammern LP. Das ist ein, ich weiß nicht, wie oft ich da schon vorbeigefahren bin, wenn ich mal damals nach Schwerin, wir haben ja in Schwerin früher oft mal gezeltet, als wir noch einen Wohnwagen hatten. Ah, das Motel? Nee, da ist dieser ehemalige Rastplatz, auf dem nur diese eine riesige Tonne aufrecht steht. So, ich weiß nicht, was da Beton drin gemischt wurde mal früher oder so. Genau, das ist ein, das ist doch... Du fährst am normalen Rastplatz vorbei und ein Kilometer weiter kommt ein alter Rastplatz, der auch gar nicht mehr benutzt ist. Der ist komplett verwest. Da ist auch gar kein Zufahrt mehr richtig. Also die Zufahrt ist zwar noch da, aber sie ist auch nicht mehr, der Strich ist schon durchgezogen. Auf der Autobahn? Oder ja, auf der Autobahn. Wie gesagt, wie kannst du denn da rauffahren? Und du fährst einfach doch die alte Auffahrt runter, die es nicht mehr gibt, aber die noch, die, also die alte Auffahrt ist noch da. Ja. Aber okay. Der Strich ist durchgezogen. Also es ist deutlich, dass das kein Rastplatz ist, der genutzt wird. Aber man kann ja aus Versehen rauffahren. Ja, man kann ja auch mal, man pinkelt sich eigentlich in die Hose. Du kannst, nein, doch, ein Kilometer vorher ist ein richtiger Rastplatz. Naja, du kannst aber einen Kilometer vorher auf den richtigen Rastplatz und dann gibt's so einen Seitenweg, der führt auch von hinten drauf. Also du kommst da auch erlaubt hin. Nee, was heißt, so ist ja auch nicht verboten. Die Auffahrt ist ja offen. Also durchgezogene Linie auf Autobahn ist ja durchgezogene okay. Durchgezogene Linie. Linie ist da, das stimmt. Genau, Silo für Streugut. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Das ist das nämlich, so ist das nämlich. Und da ist ein Cache, der ist als Cache einfach albern. Also das weiß ich, welchen den kannst du nicht finden. Der ist, hängt da völlig offen rum. Ja, für Streugut wird sich, glaube ich, noch genutzt, das Ding. Na, egal. Ja, mag sein, aber der ist auch nicht an dem Streugut-Ding. Das ist nur, weil das fällt einem auf, wenn man vorbeifährt. Und immer wenn nach Schwerin gefahren, habe ich schon zu Heike gesagt, da möchte ich irgendwann nochmal rauffahren, mir das angucken, was das eigentlich mal war. Genau, hinter und was dem, das so alles ist, hinter dem Rastplatz. Genau. Und diesmal bin ich jetzt raufgefahren und habe den Cache da gemacht. Der ist einfach klasse. Das ist schon ziemlich cool. Der ist, also den kann ich empfehlen. Der Cache selber, wie gesagt, völlig Pillepalle. Den kannst du auch nicht übersehen. Der hängt da völlig offen rum. Aber es ist halt eine völlig strange Atmosphäre da. Die Autobahn da nagelt alles an dir vorbei. Du bist auf diesem riesigen Rastplatz völlig alleine. Es ist schon alles verfallen. Die Straßenlaternen. Das ist irgendwie geil. Sowas gibt's in Pferden auch. Da ist es noch nicht so verfallen. Da gehst du praktisch über den Hang des Rastplatzes weiter auf den, ja, wie sieht man, einen Streugut-Rastplatz. Ja. Das funktioniert immer ganz geil. Nur im Winter gibt's dann immer Leute, die sich beschweren, weil die da mit ihrem LKW natürlich da runterbrettern und nicht erwarten, dass du dann da stehst und du dann vielleicht in Erklärungsnot kommst. Hm? Hat den, haben sie den, achso, das war der Cache da oben. Ja. So, dann habe ich noch einen gemacht, das ist nämlich das Hotel GC4FQ46 XLTB Hotel Mecklenburg-Vorpommern. Da geht man an diesem ehemaligen DDR-Hotel, das auch so leer ist. Ich habe extra mal geguckt durch die Scheiben. Das war, überleg mal, Motel ist es ja. Motel, ja. Das haben die wirklich auch in der Zeit noch als Motel betrieben. Also das ist gar nicht mal so, wäre vielleicht 3-4 Jahre jetzt leer. Echt? Überleg mal, wer hat da gepennt? Das war völlig abgekackt, das Ding. Obwohl hinten war sogar ein Pool. Ja. Also ein sehr kleiner. Ja, aber wer und hat die Garagen fand ich noch viel geiler. Da passt ja nicht mal Golf rein mehr, das Ding. Da war, lange Zeit war das auch so ein kleiner Umschlagplatz für, ne? Irgendwelche Autos, ja? Kann ich mir vorstellen. Also da kann ich absolut empfehlen, mal hinzugehen. Und man kann sich auch entscheiden, ob man sich das richtige Hotel auch nochmal anguckt. Aber auch das TB-Hotel ist absolut geil. Leider war es komplett leer. Die Zeiten sind einfach vorbei für TBs in meinen Augen. Da tut sich einfach nicht mehr viel. Aber es ist geil aufgemacht. Echt, für jede Region gibt es ein eigenes Kästchen und so. Ja. Also richtig, richtig gut gemacht. Ich würde es einfach nicht, ich würde nicht sagen, dass die Zeiten für TBs vorbei sind. Es gibt zwei Phänomene. Es gibt zu viele TB-Hotels, liegt ja fast an jeder Ausfahrt. Ja, das stimmt auch. Und es gibt natürlich immer so Leute, das sieht man immer auf Events, wenn du dann zum Event gehst, es gibt immer einen, der mit einem Sack Coins und TBs ankommst, wo du einfach denkst, hat er die jetzt alle für das Event gesucht? Natürlich ja. nicht. Der hat die dann immer irgendwie in der Hose oder in der Tasche und das wird immer mehr. Und ja, so ist es ja. Oh, da gab's ja auch richtig Zoff mit Hoja und Stöckerlöperin wegen so einem TB. Aber ich habe auch die Stöckerlöperin auf dem TB, auf dem Event getroffen und die auch nochmal gesagt, sie soll Hoja wenigstens mal antworten endlich. Guck mal, Interceptor hat einen Fehler gemacht. Ist das nicht geil? Nee, das geht ja gar nicht. Er lässt langsam nach, ne? Ja, da ist die Programmierung durcheinander. Heute ist irgendwas, ich sag dir. So, was haben wir noch? Ach so, da habe ich noch zwei. GC3 GQWD, der Tunnel. Der ist auch sehr geil. Das ist ein richtiger kleiner Lost Place. Ja, das ist nichts für mich. Doch. Das ist so ein Ding, wo du kurz runter musst. Ja. Ja. Aber du musst ja nur runter. Ja, ich bin ja meistens in dienstlich wertvoller Kleidung unterwegs. Also ist es wirklich, das Schöne finde ich ja gerade, er hat den Cache aber ganz am Anfang sozusagen gelegt. Der ist sehr einfach, aber du kannst dich halt entscheiden, wie weit du dir diesen Lost Place trotzdem nur angucken musst. Finde ich richtig geil. Also kann jeder für sich entscheiden, wie er es macht, weil es waren schon wieder so die ersten Logs, ja, der Cache hätte ruhig noch weiter rein können, wo ich immer denke, ja, dann geh doch weiter rein, hält dich doch keiner auf. Ja. Aber die Leute machen echt auch Lost Places scheinbar nur noch, also gehen nur noch in die einzelnen Räume, wenn da auch eine Cache-Station ist, sonst nicht, oder was? Also das fand ich völlig absurd. Ja, deswegen sag ich, gibt's ja auch so ein schönes Sprichwort für Geocacher in der Urbexer-Szene. Ist so. Es gibt ja Leute, ich weiß nicht, ob du was weißt. Es gibt ja, die Leute, die gucken sich Lost Places an, fotografieren. Wenn die ein Geocache-Ding nehmen, die manchmal das Final einfach so mit und legen es irgendwie weiter vorne hin, wo sie eine andere Station gefunden haben. Und du wirst es nicht glauben, der Cache wird immer noch gefunden, weil es den Geocachern wirklich nur um dieses Final geht. Ja, das glaube ich. Und nicht um die Location. Und das so schützen die ihre Location. Weil der Owner kriegt es dann nun gar nicht großartig mit. Ja, weil schreibt ja keiner rein, habt den Final durch Zufall gefunden. Glaube ich. Das finde ich unfassbar, weil das ist doch eigentlich, ich gehe auf die Lost Place wegen dem Lost, aber nee, machen die heute nicht mehr. Es geht nur um den Cache. Es geht, eigentlich nur um den Punkt, ja. Und den letzten, den ich dann empfohlen habe, sind die zwar diesmal mittendrin statt am Ende, aber da habe ich die passend gerade thematisch, ja. GC6DFBW, das Familientreffen 2. Den haben die extra für dieses Event, das war das NKM-Event. Ich habe gedacht, das ist irgend so ein Dorf-Event im gar nichts. Nein, das ist ein Kult-Event gewesen. Ah. Ich laufe da durchs Dorf und wen sehe ich als erstes? Mysteriös, ja, Tobi, Chris 196, Martin aus Berlin. Solche Leute rennen da immer rum. Ich denke, was ist das denn, die vier, was wollen die denn hier? Nee, das ist wirklich, NKM gibt's wohl seit über 10 Jahren und regelmäßig und da sind diese ganzen Lost Place Owner aus dem Osten, die man alle kennen muss, die ich nur nicht kenne, die sind dann da wohl alle und dann ist das so ein bisschen, das ist schon irgendwie was Besonderes da. Ich kann nur sagen, es gibt ja auch Trachtvereine, das ist für Leute, die das lieben, auch immer was Besonderes. Das war schon, da waren auch hier die sind wohl die Wappenschleifer und Hornesier und also irgendwie alles, was Rang und Namen an Lost Place Geschichten hat, ist wohl auf diesem, überleg mal, 70 Anmeldungen in einem Ort, der 3 Einwohner hat oder so, also es war schon irgendwie alles sowieso absurd. Aber war ganz cool. Ich finde es, ja. Bevor ich mich jetzt da wieder auslasse, also. Also, wie gesagt, mir hat es gefallen. Also, die haben das so gut gemacht. Wampenschleifer und Honesia Caches, aber die nutzen ja jetzt für die Location können sie nichts. Sie da wohnen, können sie auch nichts. Nee. Das, was sie machen, sie nutzen die Location und das machen sie okay. Aber ich finde, es ist immer mal ein großer Unterschied zu dieser Magdeburger Szene da um Uwe, die es da mal gab, die dann so ein Lost Place Cache auch noch mit so einem technischen Schnickschnack versehen haben, dass das Telefon klingelt oder du da was wählen musst. Das fand ich immer noch mal so noch ein Tick geiler. Es war nicht zu offensichtlich, aber das fand ich nochmal einen Tick geiler. Es gibt auch welche von Wampenschleichern, will ich gar nicht sagen, die auch ganz gut sind. Und ich will das jetzt gar nicht so in das ist Dings. Ja, aber naja, Moment, aber da muss da musst du ja auch. Ich finde die scheiße. Also ich kann es nicht anders sagen. Aber das ist ja eine extreme Geschmackssache. Deswegen finde ich das, mache ich da jetzt auch nicht groß mit rum, dass ich immer sage, nee, die finde ich ganz schlimm und so. Ich finde die wirklich doof, weil das ist mir viel zu viel Aufwand. Ich will eigentlich nur den Lost Place sehen. Ich mag die alten lieber damals wie Kevich und hier Cosmic Bob. Aber da ist wieder so die Abstimmung mit den Füßen. Das ist aber offensichtlich das, was gefragt ist, weil die sind, für viele sind das die Stars in der Szene. Für mich überhaupt nicht, aber für viele sind dies. Und dann muss ich es auch so akzeptieren und sage, okay, dann verstehe ich, dass dieses Event schon so ein bisschen kultmäßig angeschaut wird, wenn da so die Owner kommen, die bei der Mehrzahl der Kescher die Besten sind. Für mich nicht, aber macht ja nichts. Also das hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. Aber lass mich da des Teufels Advokat sein. Ist es alles okay? Ich finde immer... Leute, habe ich nichts, Leute zu überhöhen, kann man auch machen. Wenn es den Leuten selber zu sehr in den Kopf steigt, dann muss ich das auch anbringen. Ja. Lass es mich mal so sagen. Ja, das ist mir klar, okay. Das sehe ich auch so. Wobei das Überhöhen ja immer die Frage ist, wenn das für denjenigen, der das sagt, die Erfüllung des Cashens ist, ja, dann ist es ja noch nicht mal überhöht, dann ist das ihr Star. Ja, genau. Also da habe ich gar kein Problem mit. Und wenn die sich selber so einschätzen und so auftreten, ist mir das auch egal, gehen sie mir doch am Arsch vorbei. Ich muss mich doch mit denen nicht unterhalten. Ja, ja. Ich war da drüben. Naja, aber ehrlich, ich war eine Stunde da, habe ich mein erstes gelöschtes Vlog gehabt. Ernsthaft. Ja. Ich komme in dem Ort an, mache den ersten Cash. Vogelhaus. Und irgendwie musstest du was errätseln. Ich schmeiße die Dinger mittlerweile auf Ignore, weil mir das viel zu langweilig ist. Aber ich habe gesehen, war kein Schloss vor. Mach auf, kein Logbuch drin. Naja, gedacht, das sieht sehr stark danach aus, als ob das nicht so gehört. Denke ich mal, dann lockst du wenigstens mal DNF. Auch wenn ich den sowieso nicht gemacht hätte, weil ich zu doof dazu bin. Aber dann weiß der Owner, was nicht in Ordnung ist. Geh weiter zum nächsten Cache in diesem Dorf. Vorher nur geile Caches, ne? Aber in diesem Dorf, das, oh Gott. Geh zum zweiten und der ist heile. Da sollte ich aber auch wieder irgendwie Berechnung anstellen. Also auch wieder so ein Rätselding. Dann stand mir das ja schon bis oben. Feldrätsel oder was? Ja, ja. Ah ja, okay. Da habe ich gedacht, okay, lockst du hier aber auch ein DNF? Hätte ich normalerweise gar nicht gemacht, weil ich den auch nicht gemacht habe. Ich finde solche Caches langweilig. Tradis mit Rätsel lasse ich liegen. Aber lockst du trotzdem DNF, damit der Owner wenigstens weiß, sein Cache ist in Ordnung, weil der direkt neben dem anderen liegt. Nicht, dass er denkt, seiner ist auch kaputt. No, dann habe ich das gemacht und habe irgendwie geschrieben, naja, ist ein Tradi und ich war jetzt ein bisschen enttäuscht, weil es ein Rätsel davor ist und ich das sowieso nicht kann, habe ich das gelassen. Aber dem Cache geht's gut. Das wurde dann gelöscht und dann kriegte ich gleich noch eine Message hinterher. Er würde das jetzt mal ignorieren, diesen Log-Eintrag und mal löschen, weil was soll ich darum kritisieren? Ich hätte ja lesen können und man bräuchte auch nur eins und eins zusammenrechnen. Das kann ja wohl jeder. Ist das nicht eigentlich eine Verneinung, wenn er das ignoriert? Ja. Aber es waren die ersten Mal, wo ich ehrlich gesagt gleich dachte, oh Gott, was lass es. Brauchst du gar nicht mit diskutieren. Das ist so ein richtig abgehobener Owner. Es tut mir leid, ich wollte ja nur mitteilen, dass das Ding in Ordnung ist und dass ich persönlich so ein Tradi mit dem Rätsel dran irgendwie schon komisch finde. Soll er doch ein Mystery von machen. Das reichte schon, damit das Log gelöscht wurde mit einem Ton gleich hinterher, ey. Oh, wo ich dachte, nee, komm, schreibst du gar nicht zurück, habe ich geschrieben, wenn du das meinst, völlig okay, alles gut. Also ich weiß auch nicht, was das sollte. Aber wenn sie es meinen, mein Gott, also. Ja, das muss man. Naja, man sollte das auch nicht. Man sollte auch meine Äußerung einfach nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Es gibt halt Leute, mit denen kommt man zurecht und es gibt Leute, mit denen kommt man nicht zurecht. Ja, eben. Und es gibt halt Leute, dann ignoriert man sich auf so beiderlei Basis. Das ist auch noch okay. Ja. Aber sobald man sich irgendwie angiftet oder irgendwie eine Belehrung durchführt, dann wird es schon wieder komplizierter. Ich gebe dann auch keine giftige Antwort mehr, weil das schaukelt sich dann hoch und das bringt überhaupt niemanden weiter. Das ist alles so. Ich lese gerade, aber bis jetzt habe ich mit den ganzen Stars ziemlich netten Kontakt gehabt. Highlight war Müstfi, der nach WhatsApp sofort zurückgerufen hat. Müstfi muss man sowieso hervorheben. Wenn du den irgendwo triffst, da kannst du immer einen guten Schnack halten, der ist immer gut drauf. Also das sehe ich auch so. Du hast die Dose doch gefunden, daher war der DNF falsch. Nee, ich wusste, wo sie ist, aber ich kam ja nicht ran. Also habe ich sie, ja, DNF ist tatsächlich eigentlich nicht das ganz Richtige. Aber ich kam nicht ran. Vielleicht hätte ich eine Not schreiben sollen. Nee, wieso? Wenn du nicht rankommst, du stehst im Logbuch? Nee, ich komme nicht. DNF. Ich habe es ja gar nicht weiter probiert. Aber weil du Not, ja nicht ins Logbuch kamst. Aber so, als hättest du es nicht gefunden. Not wäre vielleicht klüger gewesen. Nächstes Mal mache ich, der Effekt davon ist genauso, dass ich nächstes Mal wahrscheinlich gar nichts mache, weil ich gar keinen Bock drauf habe, auf so einen Scheiß. Ehrlich, ich habe auf diese ganzen Owner, die sich dann wegen jedem jetzt aber, ja, das in der Not hätte er vielleicht stehen. Ja, vielleicht, aber ich hätte da auch ein DNF stehen lassen können. Was ist das, wo ist das Problem? Ja, das verstehe ich auch. Du nicht. Kannst auch ein. Ich habe also auch nicht, also ganz ehrlich, ich habe wirklich nur geschrieben, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich da vor Ort stand. Das ist für mich ein Mystery, konnte ich nicht lösen, weil ich dazu zu doof bin, fertig. Nicht, ich habe nicht geschrieben, all Scheiße oder so, sondern wirklich höflich. Aber das reichte schon. Und du merkst auch an diesem belehrenden Ton, die ich als Message sofort hinterher kriegte, dass das so ein richtig, das hätte keinen Sinn gehabt, da weiterzugehen. Also diese ganze, diese ganze Löschpraxis von Logs, das finde ich sowieso überhöht. Dem einen schreibst du zu viel, dem anderen schreibst du zu wenig. Ja, ja, ja. Selbst wenn einer reinschreibst, du bist ein blöder Hurensohn, würde ich das Log stehen lassen, weil ja, er disqualifiziert sich selber. Ja. Ich habe danach, war einfach echt gespannt, weil ich habe an dem Abend noch tatsächlich einmal Statistik gemacht und habe da so eine, ich glaube, 24 Caches-Runde gemacht. Genau von den Ownern. Aber die haben sie dann stehen lassen. Da habe ich mal einen als Log reingehauen, weil es war halt eine Runde. Und nur beim letzten geschrieben, die Runde war okay. Ich fand die Runde gut. Die war wirklich schön. Die ist da in irgendwo in der Nähe von der Strelitz oder wie es da heißt. Die war ganz gut. Also Neustrelitz. Die war ganz gut. Die hatten so 24 Stück, aber auf 6 Kilometer in einem tollen Wald. Die Dosen alle super einfach versteckt, trotzdem zu jeder noch ein Hint. Bis auf eine habe ich auch alle gefunden tatsächlich. Aber super einfach war okay, weil da ging es ums Wandern. Ich bin nicht einem Menschen begegnet. Ey. Freitag so um 16, 17 Uhr. Ist relativ wenig los im Osten. Also was soll ich sagen? Vielleicht erwischt man den Owner auch manchmal auf dem falschen Bein. Aber ja, ich hatte das auch schon. Wenn ich eine Runde logge, dann schreibe ich ein Log. Ja. Und dann kopiere ich dieses Log. Und dann mehr schreibe ich dazu nicht. Außer bei irgendwas ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, das oder ist klar. Wie auch immer. Da hatte ich auch schon Mails bekommen, was mir einfiel, warum ich denn jetzt nicht individuell logge. Weil, Also am Anfang habe ich da vielleicht noch reagiert, mittlerweile ignoriere ich das einfach. Das ist mir einfach wurscht. Ja, es hat keinen. Und wenn es einer löscht, dann gehe ich zu Groundspeak, sag hier, ja. Da war ich, löschen, bitte wieder herstellen, ja, fertig. Das sehe ich auch so. Naja. Was haben wir noch Schönes? Das Geocaching-Magazin. Die Zeitung, von Geocachern für Geocachern. Das muss ich jetzt mal genauso betonen. Nee, die ist für Geocacher, aber nicht von Geocachern. Von Geocachern für Geocachern. Jetzt kannst du das Thema reinhauen. Ja, dieses Blättchen, ist auch gerade Schokolade im Mund genommen. In Ausgabe 5 2016, muss mal im Kauen, ging es um die Mitnahme eines TBs fachmännisch. Ja. So wurde es, ich glaube, fachmännisch ist auch das Fachmagazin. Ja. Ist auch das richtige Thema. Ja. Es ist ein Fauxpas, ja. Es ist also so. Da wird also wirklich beschrieben, wie man fachmännisch grabt, möglichst schnell, nachdem man gefunden hat. Also, man soll schnell grabben. Und ein Stück weit dahin schreibt er sogar davon, von fachmännisch gegrabt. Wo ich dachte, macht eure Zeitung zu, schmeißt sie weg, da will ich mal meinen Kamin mit anzünden. Das Schlimme ist ja, gerade Newbies, ne, lesen so eine Zeitung, lesen diese gequirlte Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, es tut mir leid, anders fällt mir da nicht so ein. Liest dieser Artikel denn keiner mal quer? Vielleicht vom Textroboter geschrieben. Ja, also das kann ich mir das nicht erklären. Also wenn wir schon keine vernünftigen News-Zeitungen mehr haben im großen Medienbereich, dann kann im kleinen Medienbereich beim Geocaching-Magazin, würde es mich nicht verwundern, wenn das so ist. Es ist ungefähr so, als wenn die Sportbild schreibt, das gelegentliche Werfen des Balls beim Fußball ins ist Tor. Ist völlig in Ordnung, ja, genau. Die, also, oh Mann. Falls auch Newbies zuhören, ich kann es mir nicht vorstellen, aber falls, ne? Kauft diese Zeitung und lest sie, wenn da so eine Scheiße drin steht. Also grabben sollte man möglichst überhaupt nie. Da gehen dann den Owner wieder Kilometer verloren und was soll denn das? Also wenn mal einer tatsächlich nicht eingeloggt hat oder was, dann mailt den doch erstmal an und fragt mal und so, aber nicht möglichst schnell grabben. Also so ein Schwachsinn. Genau, Cash-Wiki, da steht das auch drin, das Loggen von Trackables oder liest es danach. Aber das ist auch gut, da liest niemand quer, sonst würden die ständigen Rechtschreibfehler auch nicht drinstehen. Das habe ich schon des Öfteren jetzt gehört, dass das wohl rechtschreibmäßig auch nicht so auf dem allerschärfsten Niveau sein soll. Also, dass die so überleben mit dieser Zeitung, erstaunt mich tatsächlich ein bisschen, weil die ist... Ich habe die ein Jahr gehabt als Abo, weil ich dachte, unterstütz mal. Und nach einem Jahr habe ich gemerkt, nee, sorry, also die Tests da drin, da werden dann 2 GPS-Geräte getestet, die kriege ich im Internet umsonst und besser. Und das einzige Interessante waren noch so ein paar Reiseberichte. Die kriegst du aber auch im Internet besser. Also, Ja, weiß ich auch nicht. Sie schreibt sogar, er hätte gar nicht gedacht, dass es das Magazin noch gibt. Nee, ich auch nicht, das muss ich gestehen. Was ist das? Ich kann da nicht draufklicken, ich bin nicht im Chat. Wäre das ein Cache, der bestehen bleiben soll? Nürnberg? Ja, das ist, was Tintenklecks sagt, Tintenklecks, das Tintenklecks heute mal sagt, ist die Überleben, weil es die einzige Zeitung zu dem Thema ist. Das ist tatsächlich so. Das ist es nicht, den Go-Cacher gibt es noch. Ja, aber wäre das Go-Cacher nicht mehr als eine Werbebeilage, und das ist es ja. Ja, mittlerweile ja. Das kannst du auch nicht lesen, ja. Die haben aber gut angefangen, also die ersten zwei, da habe ich mir tatsächlich dieses Supporter-Abo geholt, weil ich dachte, Mann, das sieht richtig gut aus, das Heft. Und dann war es das auch. Aber es ist halt nun mal, der Geocacher neigt für sowas kein Geld auszugeben, sondern es für das nächste große Equipment zurückzulegen. Aber vielleicht gibt das Thema auch einfach nicht genug her für eine Zeitung. Ich meine, guck dir die Themen an. Also egal, also klar. Ey, für Podcast gibt's auch genug her. Ja, für uns. Ach Quatsch, wir labern da auch immer mal dieselbe Scheiße. Übrigens, ganz kurz, bevor das weggeht, Reiseberichte gibt es deutlich geilere Zeitschriften. Stimmt, aber nicht zum Cachen. Ich gestehe, wir haben damals die Folge über Teneriffa gehabt, und die hat uns auf Teneriffa echt eine geile Woche beschert. Also wirklich wahr. Da waren super geile Tipps drin. Ich lese zum Beispiel ganz gerne diese Wanderzeitung, wenn ich fliege. Da liegt die meistens drin. Jetzt weiß ich gar nicht mehr den Namen. Es gibt so eine Hiking oder wie auch immer die sich nennt. Da stellen die immer so die schönsten Wanderrouten vor, irgendwo, ja. Und das ist total interessant. Und wenn man das verbinden würde, so wie das früher mal war, und da liegt dann auch nochmal ein schöner Cache, von dem hat man einen schönen Ausblick, so weiter, dann wäre es für die Leute interessant. Aber das geht ja immer nur nach höher weiter. Ich meine, diese Tschernobyl, also es gibt auch Tschernobyl-Reise, ja. Oh, hör bloß auf, ich weiß gar nicht, was die da alle wollen. Aber man muss, weißt du, ich glaube, das geht doch nicht mal um Tschernobyl, das ist genau wie mit dem Ape, es geht überhaupt nicht um die Landschaft, es geht auch nicht um die Cache, das geht um dicke Hose. Um auf nächsten Event wieder erzählen zu können, ich da Tschernobyl war, T-Shirt. Ich bin ganz cooler, genau, T-Shirt, das ist auch ganz wichtig. Ich habe aber diesmal am 1 auf dem Event auch angezogen, meinen Nothing But Stones mit Zwinger. Ja. Allerdings laufe ich auch nicht rum und erzähle das jedem. Also irgendwie im Podcast, ja. Ich überlege, ob ich mir eins für über den Wilseder Berg mache, aber es muss so richtig geil sein. Das wäre ja auch nochmal eine gute Idee. Das Event auf dem höchsten Berg Europas. Würde denn einfach würde einfach irgendwer zum Winter Edition kommen auf dem Wilseder Berg, falls wir eine machen würden? Kommentiert mal. Oder sind wir dann zu zweit oder so alleine da? Dann machen wir es nicht. Ja, also wir werden ja mindestens zu dritt, weil wir ja unseren Sherpa wieder brauchen. Ja, stimmt. Der ist auf jeden Fall dabei. Wahrscheinlich liegt der danach wieder 5 Wochen flach und ich muss wieder alles die alleine. Zähle ich so ein bisschen zum Hilfspersonal hier, zur schweigenden Mehrheit. So, na schön, natürlich ist das OneNote schon wieder zu. Das kommt aber auch nicht mehr so schlimm. Also das offizielle Kommerzbuch ist jetzt da und verkauft sich wohl auch ganz gut, aber bis jetzt hauptsächlich wohl wegen der Coin, die es dann noch dazu gibt. Die meisten wollten wohl die Coin haben. War auf GoCacher, der offizielle Geocaching-Guide ist erschienen. Also das lassen wir mal kurz, das Thema, da haben wir uns ja schon drüber ausgelassen. Ist halt dieses Hohecker-Buch, wo letztendlich nichts drinsteht, aber es ist halt jetzt das erste offizielle Geocaching-Buch, ja. Guckt euch das an. Es hat mal jemand gefragt, ob er den Gründel für Mysteries bräuchte oder nicht. Und auch in dem Bindestrich-Forum, und da wurde ja verwiesen, ja, da gibt's eine Website, da gibt's eine Toolsammlung und da gibt's irgendwas. Ich kann nur empfehlen, holt euch den Gründel, zum Beispiel Mysteries, Geocaching 2 Mysteries oder wie auch immer das heißt. Ja. So ein Nachschlagewerk, das kann man auch mal, das ist schön, toll, kann man auch mal zum Cachen mitnehmen, weil du hast nicht immer vor Ort dann, oh, was ist denn das jetzt für eine, hast du schon mal gesehen, die Verschlüsselung? Ja. Aber wie gehst du daran? Und für mich ist das. Also Interceptor, ändern mal den Link. Wir nehmen einfach nicht einen Link auf das offizielle Geocaching Guide Bernhard Hoecker, sondern wir schreiben das als Überschrift, verlinken aber auf das von Gründel. Vom Gründel. Und zwar auf das, wir nehmen das Mystery und es ist einfach das offizielle Geocaching Buch zum Outdoor. Genau, so werden wir das machen. Da schreiben wir den Namen von Hoecker drauf und verlinken dann auf Gründel. Das ist gut, das ist ja nicht mal verboten. Nee. Das ist eine gute Idee, das gefällt mir richtig. Das hat so seinen ganz eigenen Humor. Wir nehmen auch die anderen Bücher hier von dem Oschmann und alle und verlinken alles immer auf Gründel. Das Schöne ist, Das Schöne ist, pass auf, ich habe, wie heißt der? Markus, ne? Mit ja, Vornamen. Markus. Ich habe Markus noch nie getroffen, weil er nie am Stand ist, wenn ich da bin. Lieber Markus, also nächste Mal entweder Termin oder du holst, sagst halt, lieber Tracer, bring mir doch die Bratwurst mit. Da musst du dich nicht irgendwo an den Stand geben. Also im Stade war ja nun wirklich nichts los, ja, aber am Stand stimmt. war er auch nicht. Aber an der Bratwurststand war er ja auch nicht. Na, da hätte er auch keinen gehabt, den er was verkaufen kann. Aber guck mal, die aus dem Chat, der Chat ist, würde schon kommen zum Event im Winter. Also wir müssen das nochmal ganz genau überlegen. So. Das Listing, also GC6QZHN, ja. GC6QZHN, L.O.V.E. Nee, E. E. nicht, nur E. Lest du das Listing einfach durch. Das ist so richtig schön, bezieht sich humorvoll darauf, dass Listinglesen total überbewertet wird, aber es ist wirklich toll geschrieben. Würde ich mal so sagen. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Da hat sich mal, so geht's halt auch. Ja, man kann sich über humorvolle Weise auskotzen, ja. Und vielleicht noch was für die Allgemeinheit, ja, tun. Habe ich auch mal gemacht, als ich einen Cache hingelegt habe, der einfach zu finden sein sollte, ein 1-1er. Habe ich großen roten Pfeil in DIN-A4 über oben am Baum rangeklebt und unten auf der Waschbetonstatt stand der Cache. Also richtig für Doofe, weil ich dieses DNF-Gesülz manchmal nicht mehr konnte. Der ist sehr gut angekommen. Also einer einzige hatte den Humor nicht, der war echt beleidigt und einer hat ihn tatsächlich nicht gefunden. Also der stand auf offener Pläne von 10 Meter aus zu sehen, großer roter Pfeil drüber und einer hat es tatsächlich geschafft, von, ich glaube, 180 Findern DNF zu loggen. Es gibt ja Leute, die setzen sich auf den Geocache und überlegen kurz, wo er sein könnte. Ja, aber der war nicht zu sehen. Meiner war deutlich zu sehen. Pendling auf einer Waschbetonplatte. Wie, der war nicht zu sehen? Das war ein Riesenfass, was von einem Riesen Stein umdeckt, weil es aus wie ein Stein. 2x3 Meter, kann auch sein. Oh, guck mal, ich lese gerade, nächste Chance in Hannover auf dem Zito. Da ist er ja bei den Richtigen gelandet. Also ich sag dir mal eins, Zito, ne? Müll sammeln soll die Gemeinde. Und ich will das ganz gewiss nicht tun. Das ist übrigens auch noch ein Thema. Das habe ich nicht aufgeschrieben, aber es fiel mir gerade nicht so auf. Zito, als ich das wieder bei JR849 im Blog gelesen habe, der hat so richtig schön auf den Punkt gebracht. Das ganze Jahr, ne, ist den Cachern das scheißegal. Die schnippen ihre Kippen aus dem Fenster, die schmeißen ihren Müll überall hin. Und wenn irgendwo schon Müll liegt, lassen sie ihn da liegen. Gerade in Hamburg hatten wir hier so ein Traddi. 10 Finder. Und die 15 Pakete Hackfleisch, die da irgendeiner entsorgt hat, die lagen am Ende da immer noch. Keiner hat irgendeinen davon mitgenommen. Aber kaum gibt es so ein beknacktes Bildchen von Groundspeak. Da gehen sie alle los und sammeln tütenweise Müll. Das ist, sorry, ich finde das derart lächerlich. Das kann ich überhaupt nicht beschreiben. Also Zito ist für mich so Moralverarschung pur. Ich kann übrigens nicht zu dem Zito. Wir begegnen uns nicht. Außerdem muss ich auch noch ein Schiff mitnehmen, weil wenn ich so ein Buch bei ihm kaufe, dann nehme ich es nur mit Widmung. Und dann würde ich mir auch nur das Mystery holen und das kann ich euch nochmal empfehlen, weil das hat mir, meine Begleitung hat es dabei und das hat mir auch durchaus schon bei Nachtcaches den Arsch gerettet. Weil mitten in der Nacht, nach 3 Stunden Weg, muss dann noch irgendeine Verschlüsselung kommen, wo du einfach denkst, lieber Ona, ja, fuck you. Ja, das. Und jetzt bin ich niemand, der dann den Cache gleich umdreht, sondern der nach hinten greift. Also ich hatte das Buch nicht, aber meine Kleidung hat. Moment, Gründelbuch auf, kurz gesucht. Ah, das ist die Verschlüsselung, lass uns kurz übersetzen. Aha, es geht weiter nach links. Wobei immer, was mich immer fasziniert ist, auch jetzt gerade, weil ich da im Osten auf dem Event war, ne, habe ich auch mit vielen unterhalten, weil ich finde ja immer spannend, auch andere Gegenden, wie die das alles so sehen. Und egal, wo ich hinkomme, alle sagen dir, oh, wenn am Ende der noch so ein Rätsel direkt am Feinde, das ist aber auch nervig. Warum wird das eigentlich immer gemacht? Ich habe noch nie einen getroffen, der gesagt hat, oh geil, am Ende noch mal ein Rätsel, so nach 8 Stunden Nachtcache noch mal ordentlich knackig im Regen Rätsel lösen, da stehe ich drauf. Das kann ich ja sagen, weil niemand lockt das Feinde-Rätsel am Ende, das ist total nervig, überdenke mal. Sondern weil die Mehrheit, ja, und wenn das einer lockt, lockt er das, aber die Mehrheit lockt supergeilen Cache und so weiter. Wir haben nicht die Eier, das Leuten zu sagen. Ich hatte das auch. Also schon. Bei unserer Cache-Tour habe ich ja erzählt, am Baum oben ein Text mit Rot verschlüsselt. Also nicht nur irgendein Wort oder 5 Wörter. Nein, 10 Sätze, komplett rot, 13 über verschlüsselt und zwar oben am Baum als Schild angebracht. Wer hat da Bock drauf? Das wäre übrigens die nächste App, die kommen muss. Ja, schreib mir, guck mal, also, da hast du mit Mr. Stringer sozusagen jetzt wirklich ein Duo gebildet. Der schreibt auch, das wäre mal eine Anwendung für eine Texterkennungs-App. Code entschlüsseln. Genau. Am besten Rot, das muss doch gehen. Das muss doch Q mit einer Rot 13 mit einem Foto drauf, das muss doch gehen. Ja, da fiel mir gerade noch ein Mensch, wo wir auch vorhin diese App. Man kann das nicht googeln? Bevor wir, als wir diese App wieder hatten, ne? Mit den 4,99 hier, diese, wie heißt die? TB-Scan. Wäre vielleicht auch eine Idee. Scheiße, ich wollte das heute ausprobieren, hab's echt verschlafen. Es wäre doch mal eine Idee, wenn man OneNote nimmt, das kostet noch nicht mal was, ist ja von Microsoft umsonst in der App-Version. Mhm. Und OneNote hat auch eine OCR-Software drin. Wenn du also OneNote nimmst und ein Bild abfotografierst, ob er das umwandelt. Das wäre ja fast genauso gut wie die App, wenn ich, wenn er mir in OneNote untereinander die ganzen TB-Codes schreibt. Das müsste doch eigentlich gehen, oder nicht? Hast du da OneNote drauf? Ja, ne? Mhm. Also das? Die App kann es nicht. Nee, auf Android kann sie das. Oder da gibt es eine extra App für, glaube ich, aber die ist auch umsonst. Also das wäre echt mal die Idee, wer jetzt, wem jetzt 4,99 zu viel sind oder er das einfach nur gerne mal rumprobiert. Sag mal, arbeitet denn keiner unserer Hörer bei Google? Es gibt doch den Google-Übersetzer. Warum geht das nicht Ausgangssprache Rot 13 und dann Zielsprache? Da guckst, richtest du ja auch noch drauf. Der, ach, ich dachte, ich wollte es schon vorlesen. Nee, aber der übersetzt das ja auch. Der, ach so. Du kannst das hier drauf machen und der übersetzt das Deutsch in Englisch, Englisch in Deutsch live. Ja, aber damit müsste ich doch aber diesen TBs genauer schlagen können. Jetzt machst du ihn aber, ja. Ja, wenn ich jetzt OneNote nehme und fotografiere jetzt den TB-Code ab und die OCR-Software von OneNote arbeitet das ab, dann habe ich danach untereinander weg die ganzen TB-Codes. Das werde ich mal ausprobieren. Könntest du machen. Ich muss gleich nochmal sagen, Spracherkennung funktioniert nicht. Haben wir nämlich hier auch. Office Lens, das ist es, genau. Ich kam hier auf, Office Lens ist das, was dazu gehört. Okay. Hier mit dem Handy reinquatschen, das ist, geht ja bei dem TB-Scan auch. Das Problem ist nur, wenn du dann HH743 nimmst, nimmt der auf HA743. Stimmt. Und da hast du auch keinen Bock mehr nach 3 Millionen Caches das dann nochmal nachzubearbeiten. Dann kannst du es auch lassen. Das muss ich mir merken, Office Lens. Ich werde das wirklich mal ausprobieren. Das interessiert mich mal, ob das gehen würde. Ich meine, ich scanne ja eh nichts. Aber, ja, aber dann hast du einen TB-Scan und dann? Ja, da gibt's ja diesen, es gibt doch so einen TB-Scanner. Es gibt doch irgendwie so ein Programm, da schmeißt du die Codes rein und der scannt für dich durch. Das ist doch das, was die meisten wollen. Das ist doch, sonst brauche ich das doch alles gar nicht. Wenn ich, so wie manche einmal im Monat irgendwas discover, da brauche ich kein Programm für, das schreibe ich mir kurz auf. Aber die, die wirklich Massen scannen, die wollen doch auch nicht, die wollen im Prinzip das Ding irgendwie kriegen. Und wenn ich das umsonst einscannen kann und danach in so eine Textdatei bringe, ich werde es mal ausprobieren. Also das interessiert mich mal. Naja, TP-Scanner, powered by Live. Von Minz, okay. Also das werde ich mir wirklich mal angucken. So, da habe ich noch die Kletterschule. Ja. Geoclimbing.de. Das ist eigentlich genau die Zusammenfassung von vielen Themen, die wir vorher hatten. Kanalisiert sich und verdichtet sich genau bei dem. Ja, es war ein bisschen absurd. Ne? Hast du das durchgelesen mal? Ja. Also ich fand, erst habe ich mir diese Seite angeguckt und habe gedacht, ey, cool, die bieten ja ganz interessante Kurse an. Sie hauen vielleicht ein bisschen sehr auf die Kacke, aber es hört sich alles sehr professionell an. Also das ist die heißen geoclimbing.de, genau, da haben wir auch schon den Link. Und die bieten Kletterkurse an. Wenn ich das richtig verstanden habe, Industrieklettern, Baumklettern, aber eben auch für Geocacher. Und durch ihre große Erfahrung mit Baumklettern und Industrieklettern können sie eben auch sehr gute Kurse für Geocacher anbieten. So liest sich die Hauptseite. Ist da, habe ich so gut zusammengefasst oder fehlt noch was? Nö, so kann man das machen. So könnte man das, ja, kann man das ganz gut beschreiben. Genau. Alles auch völlig toll. Dann weisen sie aber schon ordentlich auch darauf hin, dass sie zu den Top irgendwas Cachern in Deutschland gehört auf T5-Ebene und dass sie da ganz große, dicke Hose und so und also damit wollen sie halt auch nur zeigen, wie viel Erfahrung sie haben und ich sitze und denke, naja, wenn es alles Leitplanken-Caches in vertikale Leitplanken-Caches waren, ist die Erfahrung auch nicht toll. Also das fand ich schon so ein bisschen. Also ich bin ja der Top T6 Geocacher in Deutschland. Ja, genau so. Und weltweit die Nummer 3, ich wollte es nur mal sagen, aber gehe ich damit hausieren? Was steht? Weltweit erster Anbieter von T5-Ausbildung sowie Teambildungsspezialist im Business-Bereich, genau. Also es war schon ziemlicher Business-Quark mit sehr überhöht. Also wir sind der führende Anbieter und der führende und innovativste Anbieter. Ja, ja. Es fehlt noch so einer, der sich mit der Faust auf der Brust rumtrommelt, hatte ich das Gefühl, ehrlich. Also das fand ich auch so ein bisschen überzogen. Wobei ich dann noch gedacht habe, okay, Sie können ja stolz auf sein, wenn Sie meinen, muss ja nicht jeder so sehen. Also nur weil einer von irgendetwas viel gemacht hat, hat er in meinen Augen noch lange nicht viel Erfahrung. Weil wenn er immer das Gleiche macht, ja, dann kann er dieses eine einzige. Also, naja. Dann wurde es aber so richtig absurd. Auf dieser Seite gibt's dann, da müsst ihr dann mal nachsuchen, auch eine Blacklist. Da führen sie dann, wie war das jetzt, die T5-Cacher, die nicht oben an der Dose waren? Sie haben gesagt, es gibt, sie haben eine Blacklist von Leuten, die irgendwie kreativ locken, so haben sie es mal gesagt. Ja. Sobald diese Leute aber die Top 5 oder Top 3 ihres Rankings erreichen, nennen sie die auch namentlich. Ach, das habe ich nicht gesehen, das ist neu. Das steht halt irgendwie so drin, namentlich. Okay. So, also, ne? Ja. Wenn einer sich da in irgendwo, das kannst du ja über Projekt GC rauskriegen, wie er so viel ist. Ja. Und der hat beschissen und das wird ihnen zurückgespielt, dann nennen sie ihn auch namentlich. Ja. Also, alleine diese Blacklist führte bei mir schon dazu, dass ich wusste, den würde ich nicht mal was abkaufen, wenn sie der einzige Laden auf der Welt wären. Weil das ist so dreijährigen Kinderniveau. Und das als Firma, dann wirkt es so richtig lächerlich. Und jetzt will ich will mir jetzt eine Ausbildung T5 holen und da gehe ich ganz bestimmt zu niemanden, der irgendwelche Blacklists über gefundene Caches führt und ob die wirklich gelockt wurden. Wie albern ist das denn? Da gehe ich zur Ausbildung zu einem geistig Dreijährigen? Das Schlimme ist, dass die merken es gar nicht. Also ganz ehrlich, das alles klingt super seriös und damit ziehen sie sich so weit runter, da habe ich gar keinen Bock drauf, wirklich. Das ist eigentlich fast schon rufschädigend, oder? Ja, also für mich absolut. Für mich war das, damit ist diese Firma für mich gestorben gewesen. Das finde ich also derart lächerlich, das kann ich nicht beschreiben. Jetzt muss ich mal einmal hier umblättern, weil ich den Link nicht habe. Ja, also guckt euch das echt mal an und bildet eure eigene Meinung. geoclimbing.de. Das Gute für die ist, selbst schlechte Werbung ist auch Werbung. Wenn da einer draufklickt, ist immer gut. Ich finde es einfach, das ist so, dass da ist die Niveauschiene nach unten einfach erreicht für mich. So. Ja, aber bist schon durch. Ja, wir müssen da nicht mehr zu sagen. Aber ich frage mich immer, wer legt überhaupt fest, was es für eine Etikette ist? Ja. Das gibt es nicht. Es gibt die einzige Lösung ist, du stehst im Logbuch. Ich bin im Prinzip deswegen fertig, weil ich das so armselig finde, dass ich nicht noch so viel Werbung für die machen will. Nee, wollen wir ja nicht, aber du stehst im Logbuch. Das ist das Entscheidende. Ja. Wer, wo, was, ja, wo hoch ist. Weißt Absolut. Du, das sind immer diese Leute. Weißt du, dann trägt den auch irgendeiner ein, weil sie sich vielleicht den Arm gebrochen haben. Aber dann werden sie dir natürlich sagen, das ist passiert, weil ich da nicht konnte, weil mir der Arm gebrochen ist. Aber bei allen anderen ist es verkehrt, ja, aber, ne? Ich sag ja, mir fällt da auch gar nicht so richtig viel zu ein, weil ich das einfach, also eine Firma, die da so eine Pseudo-Blacklist für über Leute, die Caches gelockt haben, ohne an der Dose gewesen zu sein. Boah, erstens ist das unser Job und zweitens hat das doch nicht ernsthaft was im professionellen Umfeld zu suchen, das ist ja lächerlich. Wenn, gebt uns die Liste, wir verbreiten das, da passt das ja so automatisch. Ja, aber selbst das wäre mir zu viel Aufwand, ehrlich. Ich glaube, da geht's auch darum, so ein bisschen abzuschrecken, zu sagen, hey, wir haben hier eine Liste, wir sind die Institution und wenn ihr euch nicht dran haltet, dann wird euer Name ganz schnell draufstehen. Und dann steht das ja auch da tatsächlich da. Da steht ja dann, lockt eher, wie soll ich sagen, kreativ. Ja, es ist, auch Grisou ist jetzt mit seinem Enkelkindchen wohl eine Kindernachtcash machen gegangen. Ja. So, ja, guckt euch das an, lest euch das durch. Also, ich habe tatsächlich überlegt, wie gehen wir das Thema an, aber ich wollte es nur kurz erwähnen, weil ich finde es so hohl, das ist einfach, wenn sich Dreijährige streiten, dann erwähnen wir das mal, aber da müssen wir, glaube ich, nicht ins Detail gehen. Ja, vor allen Dingen, was bringt es denn? Geht irgendeiner zu dir hin und sagt, wow, du hast schon 1000 D5er gemacht, du bist mein Held. Ist das denn die Masse? Oder versucht man sich darüber irgendwie... Doch, ich glaube, Einzelne kommen da tatsächlich an. Und ich glaube, das ist auch wirklich was, worüber die Leute sich dann definieren. Das sind auch diese Vielfinder zum Teil. Einzelne? Aber will ich mich habe ich so viel wenig Selbstbewusstsein, dass ich mich an den Einzelnen erhöhen lassen muss? Oder? Ja, ich glaube, die das machen, ja. Ich glaube, dass das durchaus gibt. Weil es gibt ja auch Leute, also zum Beispiel, mir geht doch T5 erstmal am Arsch vorbei. Mich interessiert das gar nicht. Solche Leute gibt's ja auch. Gibt auch Leute, die, ja, gibt's wahrscheinlich bei Mystery auch, die sich da irgendwelche Blacklists haben. Das kann natürlich, muss auch Blacklist heißen, ne? Das heißt, darf nicht hier Schummellist, das muss Blacklist. Das ist auch gut. Wenig Kurse und deshalb viel Zeit für Recherche. Das hat auch schon auf den Punkt gebracht. Das Schlimme ist, dass ich wirklich glaube, dass die Jungs echt was drauf haben mit dem Klettern. Wenn du das mal so durchliest, was die so machen, das glaube ich schon. Und ich finde es auch immer gut, wenn jemand sich eine sich praktisch was aufbaut, womit er Geld verdient. Aber das habe ich ja gesagt. Die Seite selber erstmal drauf, finde ich ja auch gut. Und als Business muss ich auch ein bisschen belegen, dass ich was kann. Von daher fand ich das alles noch okay. Bisschen überzogen, aber okay. Aber das mit der Blacklist zieht das dann derart ins Lächerliche. Was ist eine Blacklist? Eine Blacklist, da stehen dann praktisch die drauf, nicht an der Dose waren und trotzdem im Logbuch stehen. Also auf so einer Seite ich sag's mal so, da gibt's auf der Seite gibt's ja diesen Wissen, allgemeine Fragen, Kurse, Ausrüstung, Natur- und Rechtsfragen. Oh, Rechts. Und unter den allgemeinen Fragen kommt dann der Unterpunkt T5 Statistikthemen Betrügereien Review. Dann geht's los. Wie hat sich die T5-Szene entwickelt? Okay. Wie viele T5 Caches gibt's in Deutschland? Okay. Wie viele Bäume gibt's in Deutschland? Woher weiß ich, wie alt ein Baum ist? Alles noch nach. Ja. Wie viele engagierte T5 Cacher gibt es? Was ist das? Wie steige ich in Top-Liga der T5 Cacher auf? Jetzt wird's irgendwie komisch. Wie steige ich die Top-Liga auf? Wird getrickst auf dem Weg zu vielen möglichen T5ern. Ich habe vom ganzen Geocaching-Log-Betrugssystem gehört. Was wisst ihr dazu? Und ich meine, ich lese es nicht für, die finden das aus. Wie reagieren die Betrüger? Warum machen die das? Wie wird getrickst für eine gute Statistik? Wie reagiert Groundswick? Welche T5-Cacher sind clean? Also, Gott, wie sieht das T5-Cacher international aus? Ja, warum werden T5 von, das kann man ja so machen. Wo finde ich die T5-Weltrangliste? Oh, das ist das Wichtigste. Darunter geht's weiter mit Sicherheit, Unfallursachen, Informationen. Ist T5-Klettern gefährlich? Steht nicht die Sicherheit an erster Stelle? Bla bla bla. Also darunter ist wieder dann normal, anderer Punkt, wo du wirklich brauchst. Und das Thema brauchst du nicht. Ich weiß gar nicht, klar ist, dass sie mit ihr Business eher kaputt machen. Ich möchte nicht wissen, wie viel sagen. Sorry, das ist keine Firma. Das ist ein Witz. Ja, ich glaube, das lesen tatsächlich viele, weil darunter die Sicherheits-, die eigentlich wichtigen Fragen deswegen, kommen. Und dann kommst du da drauf, dann denkst du doch auf, das ist doch keine Firma, das ist doch, die vermischen doch da dreijährigen Kram mit Business und da soll ich mich in einem sicherheitsrelevanten Gebiet ausbilden lassen? Nee, danke, also, ich finde mich echt No-Go, also. Ich kann immer nur sagen, Leute. Genau, das hatte ich auch gelesen. Robert klettert seit Anfang 2012 in der absoluten Weltspitze der T5 Geocacher. Was das wohl sein soll? Weißt du, dann kommt irgend so ein Industriekletterer, der in Dubai von außen die Fenster, der lacht sich tot über seine 2000. Der sagt, what the fuck? Naja, egal. Ich fand es echt armselig, weiß ich auch nicht. Ich finde Weltrangliste, Statistik, das kommt super geil an, ich weiß bei einigen, aber Leute in Hobby, wir suchen irgendwelchen Plastikmüll, der draußen liegt und streiken uns da rein, ja. Da passt jetzt auch das nächste gut zu. Ja, das passt sehr gut zu. Ich habe ja eigentlich gedacht, eigentlich darf ich das erst verkünden, nachdem ich die gemacht habe, weil ich habe ja auch mal so ein bisschen die Befürchtung, wenn wir jetzt über lustig machen, dass die nachher zack, zack, dicht sind oder so. Also wer mal seine Statistik pimpen will, ja, und wer 5 Fünfer mal haben will und zwar richtig billig abgreifen will, der schaue sich doch bitte an. Jetzt muss ich erstmal umklicken. Ihr sucht euch mal, ich nehme mal den ersten, ne, genau. GC6, ist das ein K? Ja. 6K2DC. Nee, Z. Das kann ich nicht schlecht lesen. Nee. GC6KZDC. Oh, ich brauche eine neue Brille. 6KZDC und ein GC davon. Folgende, das sind 10 oder was? Muss nach oben, glaube ich. Nee, ich habe es hier, glaube ich, auch aufgeschrieben. Nee, habe ich nicht. Sind es irgendwie diese 10 Stück oder so? Nee, warte mal, war das der richtige? Das ist doch der. Ja, das sind und diese und ich so. Ach so. Hatte ich die nicht genommen? Doch eben. Ja. Warte, wir gucken nochmal eben. Doch, das ist der hier und ich so. So, das sind Rätsel-Caches, die sogar für mich gut sind, ey. Ich muss es mal so sagen. Ich habe mir die angeguckt, also es sind Rätsel-Caches. Warum sind eure Kurse ständig voll? Ja, das ist immer noch zu einem anderen Thema. Ach so, ich weiß gar nicht, aber da hat doch gar keiner nachgefragt. Nee, das steht da. Ach so, ja, okay, ist auch egal. Wo war ich jetzt und ich so? Ja. Da müsst ihr mal gucken. Ach so, ich habe neu und das Teilnehmerzahlen. Ja, ja, die spinnen sehr in dieser Geschichte beim Klettern. Aber wir sind jetzt halt bei den T5er mit den Billigrätseln. Guckt euch die Rätsel an. Das Rätsel sieht so aus, dass da drei Worte stehen und aus denen muss man Koordinaten machen. Ja. Also, ich bin völlig zu doof zum Rätseln. Und ich tue mich jetzt auch fast ein bisschen schwer. Ich echt lange überlegt, wie machen wir das denn? Verbraten wir jetzt echt diese Rätsel? Ich will jetzt auch nicht zu sehr spoilern, deswegen müssen wir so ein bisschen vorsichtig sein. Also ich will jetzt auch nicht Rätsel kaputt machen. Mhm. So ein bisschen weghören, wer jetzt wirklich unbedingt diese Rätsel selber lösen will. Ja. Diese Rätsel sind so einfach, dass ich mich bald in die Ecke geschmissen habe vor Lachen. Das ist ein D5 gelistet. Mhm. So, und das Rätsel ist, ja, da, guck mal, der Chat hat schon, what drei words. Genau das ist es. Das heißt, sucht einfach auf Google nach drei Wörter Koordinaten, dann habt ihr sofort die Seite. Das ist mir echt zu albern. Und wenn ihr damit auch noch nicht klarkommt, so wie ich, weil ich ja so richtig ein Rätselidiot bin, ne, dann geht ihr einfach mal auf Open Caching, nehmt mal die Karte von denen und gebt die drei Wörter ein. Das ist so alt und bekannt, diese Drei-Wort-Geschichte, dass Open Caching das tatsächlich schon in ihre Karte mit integriert hat. Darüber habe ich es nämlich tatsächlich gelöst. Und weil es noch nicht reicht, ne, wollt ihr ja auch noch D5 und T5 beides in einem Cache machen. Ja, eigentlich nicht. Ich habe mir doch sagen lassen, dass das nicht mal Klettercaches sind. Das sind diese Caches, wo du die 8 Meter Stipproute für brauchst. Ah ja. Also, wer ein 5-5 machen will, ich weiß nicht, wie lange die Dinger noch halten, da, nachdem wir es jetzt verkünden haben. Es tut mir auch leid, wenn wir ihn verbrannt haben. Nee, eigentlich tut es mir nicht mal leid, wenn wir ihn verbrannt haben. Also ich werde den nicht ankreiden, ich werde den auch nicht in A loggen, ich werde den sogar machen, wenn er da bleibt. Aber wer da die Statistik echt mal pimpen will, guckt euch die Caches an. Eigentlich ist es ja nicht, cool. Es ist ja nicht sinnvoll, 5-5 zu haben, sondern es gibt ja so Kombinationen, die echt selten sind. Und die liegen irgendwo im 3 noch was Bereich. Aber okay. Auch mal ein bisschen. Vor 5 Jahren war das D5. Nein, das war vor 5 Jahren kein D5. Dieses 3-Wort-Ding kam. Die waren kaum die ersten draußen. Da war das echt ziemlich rum. Die Wertung ist immer ohne Sache. So einfach ist es. Zumal D5. D5 ist sogar richtig. Weil, nicht wegen dem Rätsel, sondern weil du diese 8 Meter Stipproute brauchst. Und weil du eben nicht, der Unterschied ist ja, du musst nicht selber in den Baum. Deswegen ist das schwer mit der Stipproute, ist aber kein T5, sondern ein D5, weil die Stipproute brauchst du dafür. Das hat mir mal ein Reviewer erklärt. Ja, und? Es ist aber letztendlich ein T1, aber es ist auch als T5 gelistet. Also die Einstufung ist sowieso ein Scheiß. Die Einstufung ist ohne Sache, außer bei Events. Genau. Aber ich will ja auch gar nicht klugscheißen, soll er ohne doch machen, wie er will. Aber wer mal Bock hat, seine Statistik richtig zu pimpen und diesen ganzen T5 geilen Angeber, die sagen, oh, ich T5, 80 Stück, ha, dann fahrt dahin, habt ihr auch schon mal 10. Könnt ihr mithalten und sagen, und wenn ihr in die Welt, wenn ihr in der Weltrangliste aufsteigen wollt, dann müsst ihr die, wenn ihr ganz nach oben wollt, dann müsst ihr die 10-mal locken. Geil. Was sagt der? 2000 hätte er schon durchbrochen bei den T5ern, ne? Jetzt musst du 1900 Bootcaches und diesen Scheiß hier machen, dann hast du ihn überholt. Musst du nicht. Du musst ja nur die mehrmals locken. Ach, guck mal, das ist überhaupt wahr. Beim Winter-Event könnten wir auch T5 von machen. Da kommen auch mehr. Oh. Und wenn das da gelaufen ist, machen wir da T1 nachträglich von. Das mit der Stange sieht man tatsächlich vor Ort oder man kriegt das per E-Mail gesteckt. Ja, egal. Also wer Statistik pimpen will, ich sag dazu jetzt nichts. Fahrt dahin. Wo war denn das? Haben wir gar nicht gesagt. Das war nicht so weit von hier. Hm. Haben die das da oben irgendwo mal schon als Ja, hier? Ich klicke mal drauf. Also, dann würde ich sagen, fahrt da hin und tragt mich gleich mit ein. Da muss ich nicht da auch noch hin. Hm. Hast du drauf geklickt? Ja. Ja. Jetzt merkst du auch, dass sie gerade nicht da ist, sondern unten, ne? Wann sind die denn eigentlich? Südwestlich, 100 Kilometer von hier. Südwestlich. Kann ich eigentlich mal sehen, von dir gelegt wurden? Ach da. 18.06.2016. Also Halvor, du siehst, die liegen keine 5 Jahre, die liegen 2 Monate. Wildeshausen, da waren wir schon mal. Wo? Wildeshausen. Schreibt das Junge? Ach, ja, da. Stellinger. Ah, der Sack hat schon abgegriffen. Oder? Ja, wahrscheinlich. Der hat sie gelegt unterm Pseudonym. Ach, guck mal an. Medin, Lüpi 4, die kommen ja alle aus dieser Ecke. Die cashen sonst nie so weit, der Ecke da. Na, ja, haben wir mal alle schön die T5 abgegriffen. Wehe, der ist nachher weg, ihr Säcke. Ich war noch nicht da. Ich will die Statistik auch pimpen. Ich habe genug T5er, aber Penny Marple ist auch schon da gewesen, wer immer das ist. Ich dachte gleich an unsere Miss Marple, die er sich Marple las. Also 111 Leute waren schon da. Und keiner beschwert sich so richtig über die T-Wert. Natürlich nicht. Über die T-Wert. Muss man auch schnell mitnehmen. Ah, wie geil. Ja, also ist echt ein Witz. Also die Einstufung ist absolut lächerlich. Aber wie gesagt, man kann mal seine DT-Wertung pimpen. Da hat man nicht immer die Möglichkeit zu. Ich weiß gar nicht, wann ich das eigentlich auflöse mit dieser ganzen Weltrangliste. Ich lasse noch ein bisschen... Was auflösen? Ich lasse noch ein bisschen da in dem Glauben, Alter. Und dann wandle ich meine 4578 T5-Loks von der Not einfach in einen Fund-Lok um. Jetzt weißt kommt du? Sie schon wieder mit diesem komischen Cache. Jetzt muss ich doch nochmal draufklicken. Das möchte ich aber sehen. Dann muss es wieder auf den Bildschirm ziehen. Oh Gott. Da liegt auf dem das Bild. Das ist bestimmt so ein versteckter... Auf dem Bild ist nur ein Fahrrad zu sehen. Das ist wie neu. Ja. Also minimal verbogen. Ja, geringfügig. Warum soll das kein Cache werden? Also ich sehe das Problem jetzt ehrlich gesagt nicht. Also. Das stimmt. Loggen und 2 Monate warten und dann in Frage stellen. Das ist auch eine gute Idee. Das ist ein Beispiel. Ja, aber warum soll der Cashwert denn nicht? Also selbst wenn der Schrott ist, wenn den keiner da wegsammelt, ich würde ihn doch, also sehe ich jetzt nicht das Problem. Also es geht jetzt, wir haben gerade das Bild angeguckt. Es geht so... Liegt ein verbeultes Fahrrad. Völlig verbeultes Fahrrad. Ob das angeschlossen ist, das am Cash- Fahrradständer. Ja, warum nicht? Ja. Wenn du es wegmachen willst, mach's weg. Kannst der Stadt auch melden, mach's weg. Mir wurscht. Das könnte sogar passieren. Also ich mach's tatsächlich, wenn ich so ein Fahrrad ist nicht, das ist mir egal, aber wenn ich jetzt irgendwo so ein Fahrrad sehe, das rumliegt und aussieht, als wenn es geklaut ist, rufe ich tatsächlich Polizei an und sage, da steht so ein Rad, gucken Sie sich das zumindest mal an, vielleicht ist das geklaut. So, warum nicht? Das kostet mich ja nichts. Wie verschandelt das nicht die Umwelt? Das ist ein Fahrrad, was zerdeppert in dem Fahrradständer liegt. Wenn es die Umwelt verschandelt an diesen Dings, dann wird es die Stadt wegsammeln, so einfach ist es. Doch, finde ich auch. Das ist wie ein Auto, was eingeschlagen am Straßenrand steht. Da kriegst du auch einen Aufkleber drin. Entfernen sie ihren Auto, ihren Wagen. Ja. Und nach 4 Wochen ist das Ding weg, wenn das nicht weg ist. Ich finde eher schade, dass sie ein kaputtes Rad nehmen als Wert. Wieso? Man kann auch ein Rad. Das soll aber kein Cashwert. Die hat es auch gerade gesagt, das wäre ein Beispiel. Nee, da steht ja auch hier. Das Hepter schreibt zumindest. Liegt so eine Art in Halle-Saale am Bahnhof. Ja, und wir haben einen in Hamburg hier liegen. Das ist ein heiles Rad. Ja. Paddling im Sattelrohr. Ja, sieht kacke aus. Ja, gut, das kann ja auch so da rumliegen, ohne dass da was drin versteckt ist. Also ich habe auch in Hannover bei dem... Ich kapier die Frage immer noch nicht. Nee, wenn da ein Paddling drin ist, dann lockst du einen Fund und legst dann an dem nächsten machst du ein NM, Rad ist zerstört, fertig. Ja, und wenn die Stadt das wirklich stört, dann räumst du es weg, ist auch erledigt. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Weil ein aufgebrochener Cache oder eine kaputte Lockbox, die sammle ich ja auch nicht ein, das lege ich auch ein NM. Vor allem nimmt das wenigstens keiner mit, das Rad. Ja. Wenn da ein richtiges hinstellst, hast du, wie gesagt, in Hannover auf der Städtemeisterschaft war ein Rad echt umgebaut, das hatte irgendwie 7 Stationen oder so. Da musstest du trampeln und dann im Licht gucken und hast nicht gesehen. Also, mir war es schon ein bisschen übertrieben, aber. Ja, aber das haben wir ja verstanden, Miss Marble. Das wurde da hingestellt, um als Cashwert zu dienen. An einem Fahrradständer, der da steht. Ja. Dass es kacke aussieht, ja, mag sein, aber also da kenne ich auch andere Cache-Verstecke, wo ich immer denke, naja. Ja, aber wenn das so zerstört ist, dann ist es ja ein Fehler. Dann würde ich NM locken und fertig. Weil wenn er ein Schrottrad so dahin stellt, hat es wahrscheinlich von Anfang an nicht. Und wenn es die Stadt stören würde, würde sie es eh schon wegnehmen. Nö, nee, also hätte ich keine Schmerzen mit einem kaputten Fahrrad. Also das Fahrrad hier in Hamburg oder das Fahrrad, wo habe ich das letztens, in Dresden, das ist jetzt auch kein super modernes, wie nennen sich die, Fixie-Rad, sondern das sind auch schon ältere Modelle, die auch Rost angesetzt haben, die auch teilweise die Reifen nicht aufgepumpt haben, aber sie bestehen halt immer noch aus 2 Rädern und einem, der Rahmen ist nicht so verbogen wie da, also... Ne? Ja, aber wie gesagt, das würde mich auch gar nicht stören, das ist ja nicht mein Problem. Also wenn das wirklich zu hässlich aussieht, gehe ich davon aus, dass sie gemeint ist, auch wegräumen würde. Ja, aber NM würde ich dann trotzdem loggen, weil ich gehe nicht, bei einem Fahrradcache gehe ich nicht davon aus, einen halben Rahmen, der verbeult ist, mit einem Rohr zu haben, sondern dann würde ich einfach, damit ist irgendwas passiert. Ich logge den Fund, weil das der Paddling im Rad ist und dann so, ja, logge ich NM. Nee, würde ich tatsächlich nicht mal machen, weil ich würde den Paddlinger sehen, der ist heile, der Rest interessiert mich nicht. Wenn im Text nichts drin steht, würde ich dann zumindest im Log schreiben, dass das Fahrrad echt mehr als kaputt aussieht, aber noch nicht mal ein NM, weil warum soll er denn Wartung machen? Der Cache ist in Ordnung. Weil die Hülle des Caches beschädigt ist in dem Moment. Ja, aber wo willst du denn anfangen, wo willst du denn aufhören? Ja, in dem Moment, wo er die Hülle als dahingestellt hat. Er hat ja nicht irgendein Fahrrad genommen, von irgendeinem, der damit fährt und ein Dings drunter gemacht hat, sondern er hat die Umverpackung ja dahingestellt. Und ich gehe mal davon aus, dass er da nichts, wenn das Fahrrad ist, nicht so ein Fahrrad dahingelegt hat, sondern ein vernünftiges Fahrrad schon hingestellt hat, ja. Da bin ich vorsichtig bei Onan, was die so alles hinstellen. Ja, nö, also du, es ändert ja nichts dran, außer dass er die Schweizer Flagge kriegt für alle Newbies. Ja. ja, Pech. Dann soll er sich halt dazu äußern, dann musst du nicht in die Vermutung gehen, sondern dann weißt du, aha, das ist so. Ja, ja, genau. Dann, ja. Aber dann müsst ihr ja schon schreiben, dass es ein Fahrrad ist, will man ja auch unbedingt. Naja, ich habe noch einen letzten, das ist mir durch Zufall aufgefallen, als ich mal wieder Langeweile auf der Arbeit hatte und ich habe es ausprobiert. Es gibt tatsächlich ein Programm, womit man seine GC-Logs zu OC übertragen kann. Für dich jetzt belanglos. Für mich nicht. Ich mache immer noch ab und zu ein paar OCs. GC-Logs zu OC. Ja. Gab's doch schon mal. Ja, aber das war dieses komische Prop irgendwo, dann ein Programm und dann musstest du noch ein anderes starten. Mhm. Das war so richtig, richtig scheiße, ehrlich gesagt, weil das war alles auf einer, das musstest du auf Befehlszeilenebene irgendwie starten, dann funktionierte nicht richtig. Ich glaube, OC Prop hieß das. Jetzt gibt's eins, das heißt, was ist jetzt? Das gibt's wohl schon länger, habe ich gesehen. Das heißt C-Manager. Das findet man auch im Blog von opencaching.de 2015/12. Da wurde das erste Mal erwähnt. Das heißt, das doppelte Lockchen, Abgleich von Locks mit C-Manager. Ich habe mir dann die aktuellste Version geholt. Da kriegte ich den ersten leichten Würgereiz, muss ich gestehen, weil es ist natürlich in Java geschrieben. Da kann jetzt der Programmierer oder keiner was für, aber Java ist eigentlich auf meinen Rechnern nirgends mehr drauf und kommt auch nicht wieder drauf. Das ist einfach in meinen Augen Schrott. Das ist ein Sicherheitsrisiko ohne Ende. Das ist läuft nicht schnell, das läuft nicht stabil. Das ist na gut, ich habe aber auch ein paar Experimentalrechner verarbeitet, wo man durchaus Java rauf kann. Hab mir diesen C-Manager geholt. Der läuft dann bei meinen 13.000 etwas Funden schon ganz schön lange. Ne? Mhm. Um dann am Ende abzustürzen mit dem Speicherproblem. Da steht dann als Tipp, ja, dann musst du den Speicher vergrößern. Das habe ich gemacht. Klick dann auf Übernehmen, dann stürzt das Programm auch ab. Also man könnte förmlich sagen, dieses Programm stürzt eigentlich immer ab. Ja. Dann habe ich mir zwei Versionen rückwärts geholt. Also das ist die Version 2037. Ich glaube, ich wäre vorher schon ausgestiegen. Ja, also wie gesagt, ich hatte auf der Arbeit nichts zu tun. Ich starte dieses Programm, Version 037 wohlgemerkt, hast du dir downgeloadet. Das startet, zeigt dir an, dass es die Version 036 ist und dass es jetzt aber schon die 037 geben würde. Das war schon so richtig klasse. Will sich also jedes Mal updaten, egal wie oft du das machst. Und dann funktioniert es hin und vorne nicht. Dann habe ich mir die 035 geholt. Hab die gestartet und damit funktioniert es tatsächlich. Also ich dachte, du gehst jetzt zurück bis zur ersten Beta. Das wusste ich, dass das kommt. Für mich sind nur OC-Only-Caches interessant. Warum soll ich die Funde von GC nach OC transportieren? Sinnlos. Nee, ist es überhaupt nicht. Weil in dem Moment, wo ich meine GC-Logs nach OC transportiere, werden die OCs als gefunden markiert. Das ist noch nicht mal entscheidend. Aber damit sind sie von der Karte wieder weg. Weil sonst habe ich das Problem, dass ich OC-Onlys auch erstmal erkennen muss. Also ich hatte nämlich einfach den Effekt, ich mache mal wieder ein paar OCs, dann ist da einer bei, der vor Urzeiten schon bei GC war, den ich da auch gemacht habe. Und zack, bin ich schon das zweite Mal wieder so im Cache. Dann war es trotzdem eine schöne Tour, aber da kann ich drauf verzichten. Sind die nicht markiert als OC-Only? Ja, die meisten, naja, nicht mal die meisten. Die Hälfte ja, die andere Hälfte nicht. Also das Problem ist, wenn der Link zu GC fehlt, bist du dir nicht sicher, ob du den vielleicht schon mal gemacht hast. Dann hat er vielleicht noch ein bisschen anderen Namen. Also es ist schon schön, wenn man diese Logs einfach übertragen kann. Ich würde sogar auf den Punkt verzichten können, Hauptsache ich erkenne, habe ich schon gemacht. Ja, wenn das Tool aber so toll funktioniert. Nee, holt euch die 035 und damit funktioniert es völlig problemlos. Also wirklich, okay. Damit funktioniert es und auch schnell dann. Also muss ich jetzt sagen, war gut. Also wenn du die 0353 meinst du? Oder 35? 035 war das. 035 und du warst vorher bei 037. Kriegst du alle von diesem Server. Testet die keiner? Also ich meine, da sitzt ja jemand dran und optimiert so einen Teil. Der muss doch merken, dass zwei Versionen später irgendwas nicht mehr funktioniert. Naja, egal. Also erstmal nochmal, er holt nur PQ mit OC-Only. Ja, aber es gibt auch OC-Onlys, die nicht als solche gekennzeichnet sind. So. Das testet vielleicht einer. Bei mir ist aber das Problem, also das mit der 037, dass der immer sich als 036 meldet, das hätte wirklich dem blindesten Tester auffallen müssen. Bei dem Speicherfehler bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe immerhin 13.500 Funde. Vielleicht hat er einfach ein Problem ab einer gewissen Fundzahl. Du musst ihm dann mehr Speicher zuordnen. Das funktioniert in der Version nicht. Wenn du jetzt aber eh nur 3.000 Funde oder so hast, dann funktioniert das Programm vielleicht. Ja, Mika schreibt gerade, der Entwickler reagiert auf Probleme einfach posten, nicht podcasten. Aber wir sind ja nun mal ein Podcast. Ja, Mika, aber wenn er denn reagieren würde, ich habe das schon vor ein, zwei Wochen habe ich das schon gepostet. Wie viel Reaktion ist denn bis jetzt genau da? Ich habe sogar 3 Posts da reingeschrieben, weil ich es nochmal genauer beschrieben habe. No? Ja, Leute, das ist natürlich, wir sind hier im Podcast. Wir ziehen solche Themen halt einfach auch durch den Podcast durch. Ja. Weil wenn du in der Zeitung bist, dann kannst auch jedes Thema einfach mit einem Video bewegen, aber du schreibst dann trotzdem in der Zeitung nochmal. Genau. Drüber. So, jetzt kommen wir noch Freestyle. Ich habe nichts mehr. Freestyle. Ich wollte nur sagen, heute ist National Guacamole Day, ne? Für alle, die heute noch nicht wissen, was das ist. Guacamole ist das grüne Avocado-Brei, okay. Den man zu Tacos isst. Ja. Wir sollten mal mexikanisch essen gehen, Jörg. Würde ich sogar nach Bremerhaven kommen, wenn wir schön mexikanisch essen gehen. Und ich würde diesmal sogar nicht aufs Event gehen. Ja, von Bremerhaven bin ich immer noch ein bisschen enttäuscht. Ich habe sie vorgestern schon angeschrieben, ob wir nicht mal doch nochmal was machen wollen und haben sich nicht zurückgemeldet. Oder sie sind beleidigt, weil wir, ja, wir müssen das erste Interview ausgeschlagen haben. Weil wir halt keine Jubelperser sind. Am besten, wir müssen dann gleich... Ich sag nichts mehr zu. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ja. Meinst du, die holen sich den Jubelperser-Block auch noch? Also der mit den Bildern und 3 Wörtern immer drunter? Publicity. Für ein kostenloses Stellplatz macht er alles. Oh Mann, ey. Hast du eigentlich gesehen, dass wir 6.000 Abrufe pro Folge haben mittlerweile? Nee, echt? Ich guck ja auch nicht. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr geguckt. Aber jetzt, wo du das gesagt hast, sitzt jetzt schon einer zu aus. Dem geht jetzt schon die Düse, der schreibt schon den nächsten Bericht, dass ich genauso viele habe. Ja. Mann, ich weiß gar nicht, wir gucken jetzt mal live nach. Wir hauen jetzt auch nochmal auf dicke Hose. Wir sind ja die Weltmeister. In Abrufen. Aber ich vermute, weil wir auch nur die einzigen sind, wo man das nachgucken kann. Meinst du die Statistik oder was? Ja, wir haben ja diese unbestechliche Statistik, an der wir gar nichts rumeiern können. Google Ads eingebaut? Nee, Google Ads benutzen wir nicht. Wir benutzen überhaupt gar nichts. Das ist nur diese Statistik von WordPress. Nein, was er meinte, wären ja Downloads. Das stimmt ja genauso wenig. 1. Soll ich mal eben schnell gucken? Ich habe das. Gestern hatten wir 80 Abrufe nur, 80 Downloads. Die Folge, wir gucken jetzt mal unsere Rekordfolge an. Wir sind jetzt eigentlich durch, ne? Also wir machen jetzt nur noch Scheiß. Jetzt gibt's was, Schwanzvergleich nennen wir das. Ja, jetzt machen wir mal Schwanzvergleich, genau. Das finde ich eine gute Idee. Ich stelle jetzt mal Podseed auf 2013. Ich weiß gar nicht, wann wir da angefangen haben. Ach, so weit? Na, so weit würde ich jetzt nicht zurückkommen. Ich war jetzt doch, also egal, was ich eingebe, ich will bis zum Anfang. Ich will nur mal sehen, was eigentlich unsere Rekordfolge jetzt heute an... Das war die DSM 068. Okay. Die hat in Mono 2713. Wie viel? 68, habe ich gesagt. Was haben wir jetzt eigentlich dieses Mal für eine Folge? 90. Ah ja. Oh, guck mal, die Folge 68, da hatten wir also Mono und Stereo zusammen 3600 Downloads plus so ein paar zerhackte auf, wie heißt das noch, Archive.org, wo ich immer diese Sonderausgaben hinstelle. Da haben wir meistens so 50 Downloads. Ja, stimmt. Das sind nicht viele. Dann ging es ja stärkt bergab. 3,5, ey. Aber guck mal die 80er an, die ist auch gut. Die letzte, die 89er, die hat... das war die letzte. Achso. Die hat noch nicht mal 1000 voll. Vor drei Wochen, das ist wenig. Das ist ja klar, die kommen ja über die Zeit. Du sollst dir die 80er angucken, die hat nämlich schon... Ach, 80? Ja. Wir machen ja jetzt 2100. Ja, aber es ist so ein bisschen nachgelassen im Sommer, habe ich gemerkt. Aber das ist doch okay. Ja. Also das sehe ich nicht so als Problem an. Wir tracken halt alles. Ja, wir müssen ja auch mal gucken. Naja, wir tracken eigentlich gar nichts, das ist das Problem. Diese Zahlen sind sowieso alle immer... Ich kriege auch immer zu hören, dass ich angeblich irgendwie... das nichts von dir, lieber. Nicht im Thread, Mika. Ich habe das in euren Blog unter den Artikel geschrieben. Also da habe ich ganz klar geschrieben, was für Probleme gab mit der Software. Wo waren wir jetzt beim Angeben hier? Ja, also die Rekordzahlen waren mehr so im März. Vor einem Jahr, im Mai dieses Jahr. Da waren so die Rekordabrufe. Ja, wir lassen auch nach. Macht aber nichts. Wir können das auch, wir sind schon alt. Worum ich euch aber bitten würde. Ja, möglichst viel abzurufen, ne? Nein, das ist ja vorbei. Wenn ihr die Folge über iTunes hört, dann geht dort gerne rein. Und wir akzeptieren natürlich nur 5-Sterne-Bewertungen. Und die, was willst du machen? Das gerne. Wir haben da sowieso irgendwie ganz schön viele 43 Bewertungen, das ist echt viel. Ja. Wenn wir die anderen Podcasts so angucken, die haben wir nicht so viel. Die haben nicht genug gebettelt. Wir betteln hier um nix, ja. Wir kriegen hier auch nix irgendwie für irgendwelche Werbung, außer so ganz tollen Pakete mit zu essen. Da kann ich doch wohl mal betteln um eine 5-Sterne. Das war allerdings gut, das muss ich auch sagen. Ne? Und eine 5-Sterne-Bewertung. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, tut es. Ihr erleichtert anderen, die diesen Podcast suchen, die Auffindbarkeit. Und wozu? Wir sorgen dafür, dass Newbies, wenn sie uns verstehen, wenn sie diesen Podcast durchhalten, hören sie auf zu cachen. Nein, dann bleiben sie auch beim Geocachen und dann sind das meistens echt dufte Leute, wenn denen das alles ein bisschen zu hart und zu rüde ist und wie auch immer, dann sorgen wir auch für eine natürliche Auslese in diesem Bereich. Also, ihr tut was Gutes damit. Jetzt müssen wir die Aussicht noch machen. Was ist denn die Aussicht? Nächstes Mal ist nicht live. Wir wollen mal wieder was draußen machen oder so. Wir wissen noch nicht so genau was. Tatsächlich, wir haben 43, das ist gut. Wir hatten wir gedacht, also, das hier sowieso. Wir können das gar nicht sagen, was wir das nächste Mal machen. Nein, wir machen Outdoor. Wir können eine Zwischenfrage mal stellen. Weil wir hatten ja nur überlegt, was wir dieses Mal machen wollten, kann man ja aber sagen, was jetzt nichts geworden ist, weil er keine Zeit hat. Ach so. Wir hatten überlegt, mal im Taschenlampenpapst eine Sendung zu machen. Sind uns aber, also ich speziell, hab mal so meine Ängste, dass dann alle glauben, wir wollen da Werbung oder so machen, weil wir Joffrey ja auch kennen. Ja. Das ist aber nicht der Gedanke, der dahinter stehen würde. Wäre das interessant überhaupt für die Leute? Also kommentiert ruhig mal ein bisschen durch, ob euch sowas interessiert. Also wirklich mal eine Sendung, wo es dann eben schon schwerpunktmäßig über Taschenlampen geht. Wir merken es halt bei unseren Beitragen immer, dass ich sag mal so die Nerd-Themen, ja, also wenn wir immer so eine App schreiben oder irgendwelche Workarounds, da kriegen wir halt eine sehr hohe Response-Quote drauf. Ja. Während so die normalen, da gibt's keine Response-Kurve. Beides wird aber gleichzeitig viel abgerufen. Also ja, das stimmt. Podcast sieht man es gar nicht. An den Artikeln sieht man es so ein bisschen an den Abrufzahlen. Ja. Aber auch ganz schwierig vorher einzuschätzen. Also auch das mit deinen Earth-Caches ist ja explodiert, finde ich es gut. Genau wie jetzt mit dem Verbuddeln, wo ich gedacht habe, da interessiert überhaupt keinen. Also deswegen sind wir da mal ganz gespannt. Also ein bisschen Feedback ist immer schon nicht schlecht. Wir betteln auch weiterhin um Kommentare oder so. Da wollen wir auch gar nicht, dass sich einer mehr Arbeit macht, als er eigentlich Lust hat. Aber wenn natürlich spezielle Themen gewünscht sind, müssen wir das auch irgendwie mal mitkriegen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und wir sagen es hier gerne nochmal. Wir kommen, wenn ihr, sag mal so, im Radius unseres Stützpunktes, das seht ihr ja auf dem Impressum, sag mal so, im Radium so für 150 Kilometer kommen wir auch gerne bei euch vorbei und podcasten da mal. Ja, wir haben ja auch immer gerne Gäste hier. In letzter Zeit sind erstaunlich wenig Gastbewerbungen eingegangen. Die meisten ziehen dann immer so zurück. Dabei sind wir eigentlich jeder, der hier war, hat sich eigentlich ganz gut gefühlt. Wir machen ja hier keinen fertig. Hier geht's auch nicht um den Kampf um Redeanteil. Hier wird halt jeder einfach niedergeknüppelt. Ja, nee, nach seiner Meinung gefragt. Also wenn man hier ist, muss man dann halt schon seine Meinung entsprechend vertreten oder sich dazu äußern. Ne? Guck mal, Muss man zwischendurch, was gerade, bevor es wieder wegläuft. GC1J52Y. GC1J52Y. Dragonheart, der letzte seiner Art. Hat Heifer doch tatsächlich, guck mal, der stalkt auch immer, ne? Ist ihm aufgefallen, dass ich den auch schon gemacht habe. Das muss Jahre her sein. Er macht das doch, nee, Heifer macht das mit diesen ganzen Statistiken. Und dann sieht er wahrscheinlich, ja, dass du ja, den auch hast. Ja. So plant er ja unsere Reise. Ich habe den damals mit Fortu-Cacher gemacht. Das war mehr so begleitetes Cachen. Der ist aber ziemlich geil, der Cache, das muss ich sagen. Der ist also richtig toll gemacht. Mhm. Kann ich auch noch empfehlen. Haben wir noch eine schöne Empfehlung zum Schluss. Ja, also was wir nächstes Mal machen, wissen wir immer noch nicht. Da sind wir noch am Überlegen. Ja, wir wissen nur schon, wann es ist. Ja, Datum haben wir ja mal. Wir das haben bis jetzt auch jeden Termin immer hingekriegt. Ja, das habe ich heute auch, witzig, habe ich heute auch gerade da gedacht. Noch nie ist einer so krank irgendwie geworden, dass wir nicht konnten. Vielleicht mal ein bisschen mit Magen grummeln oder so, aber es hat immer funktioniert. Ja, wir haben mit, weißt du noch? Guck mal, was ich dir gemacht habe, 20.09.2009. Ja. Weißt du noch, als ich, Magenkrummeln haben wir noch, aber weißt du noch, als meine Stimme nicht da war? Ja, ja, bis jetzt hat so wundern, ja, hat jedes Mal irgendwie funktioniert, das stimmt. Ja. Ja, also wie gesagt, nächstes Mal wissen wir noch nicht sicher, da überlegen wir uns noch was. Mit dem Event gerne äußern, wollt ihr in bei Schnee treiben, wahrscheinlich wird es gar nicht schneien. Also der Chat hat sich ja schon geäußert, da waren überraschend viele, die gleich gesagt haben, ja, wenn es irgendwie zeitlich passt, kommen sie. Ja. Aber auch nochmal ein paar Kommentare von denen, die jetzt nicht im Chat waren. Wir können euch diesmal nicht versprechen, dass die Polizistinnen auch kommen mit den Pferden. Ich glaube, ich weiß, es gab da Nachfrage. Das wird im Winter eher schwierig, ja. Handschellen könnten wir mitbringen. Zur Not gehen wir praktisch in so einer Uniform da hoch, wenn es euch irgendwas bringt, wenn es nur wegen der Uniform war und ihr dann besser schlafen könnt. Also wir überlegen dann auch. Ansonsten würden wir unter Umständen ja auch das irgendwo anders machen, wo es nicht ganz so schwierig hinzukommen ist. Aber Wildeder Berg hätte halt schon irgendwie Kult. Das wäre schon mal einfach. Ich habe noch eine geile Idee, aber Wiederholung, da brauchen wir echt den Wettergott. Da brauchen wir echt den Wettergott drauf für. Naja. Okay, dann würde ich sagen, wir machen es diesmal ohne großen Abbinder und ja, sagen. Ich muss mal überlegen, ob wir da nicht, dass ich wieder irgendwas vergesse. Also was wir den nächsten Male machen wollen. Haben wir das Event haben wir auch abgefragt. Ja. Und mehr haben wir auch im Moment nicht, ne? Ja. Ich hasse das immer, wenn diese Podcasts nicht zum Ende kommen, weißt du? Ja, aber weißt du, nach 2 Stunden 29,56 machen sie 3 Minuten dann auch nicht mehr aus. Ja, ich meine für die Konserven. Ja, das stimmt, ja. Aber ich bin trotzdem schon stolz auf unseren Chat, dass der so lange durchhält. Wir gucken mal, was wir machen. Also wir überlegen und haben das, was wir wissen, durchgegeben. Ja. Genau. Dann haben wir es, ne? Ja, dann muss ich jetzt mal hier, siehst du, ja, wir sagen tschö, danke für die rege Teilnahme im Chat. Auch jetzt noch 10 Sekunden dauert, bis ich erstmal die ganzen Ausschalter hier finde, ne? Ja. Jupp, der Heldenwald. Ja, lese ich mir alles später durch. Ja, Tschüssikowski ist gut, ich bin nämlich auch jetzt hundemüde. Ich bin noch nicht ganz sicher, kann auch sein, dass es diesmal Sonntag wird, bis der Cash rauskommt, weil wir morgen unterwegs sind. Aber hier erstmal ciao und vielen Dank für echt 2,5 Stunden Zuhören. Ich war auch stolz auf die Hörer, muss ich auch mal sagen. Bis dann. Ja, sogar Mika hat so schnell durchgehalten. Deshalb waren immer so rein, so nach 10 Minuten. Ach, das ist jetzt so meine, ich gehe wieder raus. Ja. Ja. So. Den habe ich dicht, der läuft noch einen Moment. Machen wir ja immer für unsere Konservenhörer, das wollen wir auch diesmal so lassen. Obwohl, die kriegen ja eigentlich immer nur so Ja, mehr ist ja auch nicht mehr drin. Weißt du, wir müssten, ja, warte mal kurz, eigentlich müssten wir in den Konserven immer so ein Mystery, die Final-Koordinaten. Genau, oder irgendwas zum Discoveren. Obwohl, ich finde es aber schön, dann noch so mal am Ende so zu gucken, wie dann so der Chat sich auflöst. Das ist so ein schöner Abbinder für mich dann. Das ist nochmal so zu gucken, so wie sie alle dann jetzt auch sich nochmal begrüßen und dann gehen langsam. Hat irgendwie was. Jetzt habe ich leider keinen Mystery mehr am Start. Ich finde ja meinen eigenen Spoiler. Ich finde diesen Chat sowieso mal grandios, dass die Leute, guck mal, die sind fast alle 2,5 Stunden geblieben. 2 Stunden 39:49. Unterhalten sich miteinander, haben Spaß. Ja, das ist ja der Sinn des Podcasts. Ich merke gerade, dass ich unser Event noch gar nicht archiviert habe. Das werde ich jetzt mal gleich tun. Oh, sonst gibt's wieder Ärger, weil die auf der Karte erscheinen. Wie macht man das Archiv, ne? Ja. Und tschüss, sage ich dann mal. Schön, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Das hätte ich jetzt echt vergessen. Guck halt, wo seine Liste wollen sie auch schon gleich alle haben. Die besten Liste. Da hat er Dragonheart gemacht. Das finde ich ja witzig. Ja, den habe ich damals mit Fortu-Cacher gemacht. Da habe ich hatte ich ihn mal besucht und dann sind wir da zusammen ein paar Caches losgefahren. Da gab es auch ein paar schicke Caches. Oh, jetzt habe ich ihn verklickt, jetzt habe ich meinen Multi archiviert. Nein, der Heldenwald meinst du hier unten bei... Nee, nicht der Heldenwald, dieser Dragonheart. Ja, du, Halfor, ich hab den ja hier auf dem Handy. Der ist gerade auf Tour. Da kriegst du einfach nur geile Caches, also Fotos, immer zu sehen. Von ganz guten Finals. Der ist ja jetzt irgendwie in Bayern, ja, fährt irgendwie am Wochenende dann nach Sachsen. Der macht ja immer solche Touren. Ja. Und wie es geht, haben wir ja schon mal erklärt, ja. Ja, aber es wäre mir echt zu viel, weil das könnte ich nicht aufnehmen, jeden Tag zwei, drei so eine Caches. Das wäre mir eine Verschwendung. Wieso? Der fährt jetzt, das ist praktisch jetzt sein Urlaub. Ja, das ist mir schon klar, aber er macht ja trotzdem jeden Tag drei, vier so herausragende Caches. Ja. Das wäre für mich Verschwendung. Ja, aber du musst dich an niemanden orientieren. Das macht er halt. Ja, aber du kannst mir ja trotzdem nicht erzählen, dass du, wenn du das 10 Tage machst, am Ende noch den ersten Cache zusammenkriegst. Also das kann gar nicht funktionieren. Na, ich glaube, Halfor ist aber so jemand, der freut sich auch darum. Das geht's auch so ein bisschen darum, dass er jetzt die optimale Route gefunden hat, das ist alles in sich. Klar, das ist mir schon klar, aber deswegen, das kann ich auch eher nachvollziehen, dass für ihn auch die Planung alles dazugehört, dann ist es aber ein ganz anderer Ansatz sozusagen. Wenn ich jetzt hingehe, ich würde mich auf diese Caches freuen und mache davon 3-4 Stück am Tag und das 10 Tage hintereinander, das wird bei mir nicht funktionieren, weil dann, das wäre eine Reizüberflutung, die ich gar nicht haben möchte. Ja, aber das ist, der macht danach bestimmt keinen einfachen Cache mehr, auch wenn der 300 Meter vom Hotel entfernt liegt, weil dann sitzt er sich abends ins Café. Und das Schöne ist, wenn du alleine bist, du stehst in keinen Zwang. Hast du dir vier, also das muss man sich natürlich auch erstmal antrainieren, hast dir vier ausgesiedelt, schaffst nur drei und das Wetter ist so genial, ja, dann schaffst du halt. Das weiß ich ja, wie ich jetzt in den Osten gefahren bin, habe mir gar keine ausgesucht. Ich habe mir den Cache on the Road geholt und habe dann vorher grob geguckt, welcher passt jetzt auf den Weg. Und ich habe ja von hier 6,5 Stunden bis Neustrelitz gebraucht. Das sagt schon alles, wie viel oft ich unterwegs angehalten habe zum Cachen. Und das war grandios. Ja. Das war gar nicht mal nervig, weil ich sie auch so gemacht habe, dass ich auch meistens ein Stück laufen musste. Also ich habe auch keinen Bock gehabt, jetzt nur das mag ich gar nicht, aussteigen, cachen, wieder reinsteigen, weiterfahren. Das mache ich 3-4 Mal. Das geht mir auf den Sack, dieses Ein- und Aussteigen. Also es müssen dann schon auch so ein bisschen besondere Cachen, so wie der Tunnel, wo man, da musst du ein ganzes Stück laufen hin und dann musst du in diesen Tunnel rein und dann gucke ich mir den auch noch in Ruhe an, nachdem ich den Cache gemacht habe. Und das dauert dann alles, bis ich da durch bin. Da bin ich, wie gesagt, ich kann das zum Beispiel nicht. Ich könnte das jetzt auch nicht wie Halfor, ich brauche da immer einen Buddy damit. Also wenn ich zum Beispiel Dr. Light mit habe, dann ist das, weil wir die ganze Zeit quatschen und dann ist, ach, der Cache ist ja schon da. Ja. Und dann könnte ich auch 6 Stunden bis irgendwo hin und ganz viele Caches machen. Aber ich merke es selber, wenn ich mir so eine Route mache, manchmal habe ich das nervt. Und dann bin ich bei solchen, wie ich erzählt habe, wo du so eine Runde läufst, so 4 Kilometer, 13 Caches, das ist gut. Da fahre ich hin, mach das, dann liegen da rum noch 5 andere, die mache ich alle nicht mehr, dann fahre ich wieder nach Hause. Das ist so mein Cache. Ich bin aber froh, ich war auch da, ich habe da vor dem Event morgens, ich bin gleich morgens früh zum Frühstück, so früh es ging da und dann um 7:30 los diesen Multi machen. Boah, der Wald, ich hatte den komplett für mich, also ein Auto hat mich geholt, dass ich mitten im Wald, also wo auch kein Weg war, kam so ein Geländewagen. Opel Kadett mit 3 in Maskenshirts drin, die sahen derart absurd aus, diese 3. Also das war eine Ossi-Karikatur, wirklich ernsthaft. So wie die im Fernsehen früher so die Ossis verarscht haben, so sahen diese 3 aus und fuhren weiter. Also keine Ahnung, wo die hin wollten. Da war nichts, da ist auch nichts in diesem Wald. Null. Ich habe die auch nicht wieder gesehen. Also sehr, sehr absurd. Aber ansonsten niemand gesehen. Der Fuchs lief vor mir rum, haute dich mal ab, weil den das nicht interessiert, den Rehe, dann, also wirklich alles. Oh, war das geil. Und kein Mensch vor allen Dingen. Ich wollte, so war so schön. Oh. Das hatte ich auch jetzt mal. Auch mal Stopp. Bin ich mal fast auf den Reh aufgelaufen.